Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem sowieso unregelmäßigsten Podcast auf YouTube. Ja, das habe ich, oder wie auch immer ich das mal anmoderiert habe, ich weiß es nicht mehr. Ja, man hat sich länger nicht mehr gehört. Und ich weiß, ich will auch keine Versprechungen machen, dass das jetzt hier wieder super regelmäßig wird, aber ich werde versuchen, es regelmäßiger als die nächste Folge in 2 Jahren, als die nächste Folge in 2 Jahren zu halten. Wie immer habe ich auch dieses Mal wieder einen wunderbaren Gast hier im Podcast aufgrund meiner mangelnden Fähigkeiten als Alleinunterhalter. Ich würde vorschlagen, du stellst dich jetzt einfach mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Marco, 47 Jahre, bin seit 12 Jahren beim Klarträumen dabei, seit 4 Jahren sehr, sehr aktiv und erfolgreich und ich freue mich heute hier zu sein. Hallo da draußen. Wunderbar. Man muss dazu sagen, wir machen das gerade hier zum dritten Mal. Das ist ganz lustig. Also eigentlich weniger lustig. Das musstest du jetzt ja verraten, ne? Naja, also ich bin ja transparent. Ich bin ja ein transparenter Podcast. Okay. Das ist auch meinen grandiosen technischen Fähigkeiten und ein bisschen unserer Übermut beim letzten Mal geschuldet. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das sehr, sehr wichtig ist, dass mal angesprochen werden sollte. Und zwar soll es heute gehen um Mythen und Legenden in der Klartraumwelt oder auch Klartraummythen und Legenden. Wir haben uns da ein paar Gedanken drüber gemacht und es ist, denke ich, sehr wichtig, das anzusprechen. Also, weil das nicht nur Dinge umfasst, wo sich sowieso die meisten von euch wahrscheinlich denken, ja gut, das funktioniert wahrscheinlich nicht, sondern weil da auch sehr viele Dinge sind, die man auch bei, ich sag mal, seriöseren Quellen oder vernünftiger wirkenden Quellen sehr oft hört. Ich würd vorschlagen, wir fangen mal mit einem Thema an, das wahrscheinlich auch die meisten Leute betrifft, beziehungsweise wo ich sagen würde, das ist wirklich am verbreitetsten und gleichzeitig sind sich die wenigsten Leute darüber bewusst. Und ich würde das mal so zusammen mit unter dem Überbegriff falsche Regeln setzen. Was ich damit meine, ist so ein Sammelsurium an Dingen, die man oft hört, die man im Klartraum zum Beispiel nicht machen soll. Das sind solche Geschichten wie, dass man nicht zu lange auf einen Punkt schauen sollte, weil das die REM-Phase zum Beispiel unterbrechen würde. Okay. Ja, also kann ich nicht bestätigen, absolut. Kann ich nicht bestätigen. Also ich kann längere Zeit auf einen Punkt schauen und ich denke, dass man sich halt mit diesen falschen Regeln, wie du jetzt eben angesprochen hast, selber eine Art infektiösen Gedanken setzt. Und wenn man davon ausgeht, dass es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt eben auch nicht. Oder dann kommt das Ergebnis, was man befürchtet, erwartet. Ganz genau, ja. Also ich denke, das ist genau der Punkt hier. Also man muss sich, also eine ähnliche Geschichte wäre zum Beispiel, dass man im Tra Klartraum nicht seinen Namen sagen darf oder wenn man seinen Namen hört, würde man aufwachen. Sowas in die Richtung hat der Simon mal erzählt. Es gibt ja noch zig andere Geschichten, die irgendwie in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob dir dazu noch ein Beispiel einfällt. Lichtschalter, die nicht funktionieren im Klartraum angeblicherweise. Ja, genau, Lichtschalter, die nicht funktionieren sollen. Das sind alles so merkwürdige Naturgesetze, die Leuten da so der Traumwelt zuschreiben. Und ich glaube, dass das stammt ja, in gewisser Weise einem Missverständnis, wie diese Traumwelt eigentlich funktioniert. Also man muss sich ja eigentlich, also was man wirklich mal, ver also was diese, was man glaube ich, was diese Leute glaube ich nicht verstehen, ist, dass so ein Klartraum letztendlich genauso ist wie so ein normaler Traum, Also einfach nur so eine simulierte Welt im Kopf. Und Genau, das ist das Einzige, was den richtig. vom normalen Traum unterscheidet, letztendlich nur die Erkenntnis ist, dass man träumt. Gut, da sind noch ein paar andere Hirnregionen aktiv und so, aber letztendlich ist der einzige Unterschied ja, man erkennt, dass man träumt. Während man das im normalen Korrekt. Traum eben nicht tut. Und da muss man sich auch, also wenn man all diese Geschichten hört, zum Beispiel Lichtschalter sollen im Traum nicht funktionieren. Ich glaube, dass das Wichtigste, weil sowas ist, ist, dass man sich mal die Frage stellt, warum sollte das so sein? Also, wenn man Genau. sich zum Beispiel einen normalen Traum ansieht, da funktionieren Lichtschalter natürlich auch ganz normal. Also, warum sollen die dann im Klartraum nicht funktionieren? Das ist ja völliger Unsinn. Und das kann man auch noch ein Stück weiter denken, ne? Also, man hat im Klartraum diese unendliche Welt an Möglichkeiten. Man kann ja wirklich alles tun, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und dann sollen Genau. Lichtschalter nicht funktionieren. Also, das ist ja komplett absurd, wenn man eigentlich mal so drüber nachdenkt, ne? Ja, absolut. Widerspricht eigentlich alles, was man über das Klarträumen weiß. Ich denke mal, dass das irgendwann mal so entstanden ist, dass sich viele Klarträumer in irgendeinem Forum ausgetauscht haben und bei irgendeinem von diesen Jungs, die dann da auch in dem Forum geschrieben haben, hat ein Lichtschalter mal nicht funktioniert. Und er hat dann vorausgesetzt, dass das bei allen wohl so sein wird, obwohl wir ja individuell sind und so. Also Und bei dass mir das auch funktionieren immer eben so die ist, Lichter. ne? Ja, genau. Vor allem auch, dass das immer so ist und dass es eine Gesetzmäßigkeit wäre. Ähnliches haben wir natürlich auch mit in den Spiegel schauen. Was auch absoluter Blödsinn ist, dass man dort teilweise Horrorfratzen sieht, aufwachen könnte. Oder verschiedenste andere Gestalten erkennen würde. Also, Das wahre Ich, das man da im Spiegel dann sieht. ja. Ja, also nee, absolut nicht. Absolut. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken, aber den habe ich jetzt verloren. Ja, genau. Das Problem ist, glaube ich, das man hier hat, ist, das, was man wirklich verstehen muss, ist, dass der Traum letztendlich ja nur von den eigenen Erwartungen abhängt. Richtig. Und wenn Ja, ich dann. Entschuldigung, fast. Es gibt auch immer ein kleines Eigenleben im Traum, die man jetzt so nicht beeinflussen oder nicht bewusst beeinflusst, die vielleicht dann unterbewusst beeinflusst sind, aber ein Großteil hast du auf jeden Fall recht, ja. Ja. Und wenn ich dann erwarte, dass das passiert, ne, wenn ich dann mit der Erwartungshaltung reingehe, wenn ich jetzt in diesen Spiegel schaue, dann wache ich auf. Oder wenn ich jetzt meinen Namen sage, dann wache ich auf. Wenn ich mit dieser Erwartungshaltung da reingehe, dann wird das natürlich auch passieren, ne? Also das ist ganz Absolut. logisch. Absolut, absolut. Eigentlich ist der Gedanke, während man träumt, ans Aufwachen zu denken, man sollte das wirklich probieren, aus seinem Kopf weitestgehend zu verbannen und so, weil es dann doch dafür sorgen kann, dass diese Träume sehr abrupt enden. Und das ist natürlich nicht einfach, aber ich denke mal, dass viele Menschen das im Hinterkopf haben und aus dem Grunde wird das auch so sein, dass viele nur sehr kurze, klare Momente haben. Oder in irgendeiner Art und Weise dann mitten im Klartraum sind und kommen dann an dem Spiegel vorbei oder an dem Lichtschalter und da setzt dann wieder das ein, was sie mal gelesen haben und was sich auch in ihrem Unterbewusstsein manifestiert hat. Und zack, ist man wach von jetzt auf gleich. Und das ist eigentlich sehr, sehr ärgerlich. Infektiöse Gedanken nenne ich das. Wo man sehr viele übrigens von findet, in verschiedensten Foren oder so. Ja. Ich denke, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber grundsätzlich, also es gibt nichts, was im Klartraum nicht geht. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr auch umsetzen. Und es gibt eigentlich keine Regel oder es sollte nur eine Regel geben. Denkt einfach, wenn es möglich ist, nicht ans Aufwachen. Es sei denn, ihr wollt aufwachen. Ja, ich denke, das ist wirklich vieles von diesen, also du hast es ja gesagt, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele von diesen merkwürdigen Gesetzen, die Leute da aufgestellt haben. Und ich denke, dass das für viele auch das heißt, ein Problem sein könnte, aber dass das für Anfänger, die in irgendwelchen Foren unterwegs sind und dann lesen die das und dann glauben die das. Ich denke, dass das den Weg zum Klartraum, beziehungsweise auch so ja, wenn man schon den ersten Klartraum, wenn das einmal funktioniert hat und dann will man sich da steigern, dass das einem da sehr im Weg stehen kann, wenn man solche unsinnigen Gedanken dann im Kopf hat, weil auch mit jedem Mal, wenn ich das dann mal gelesen habe und dann probiere ich das im Traum aus und dann ist das wirklich so, ne, dann wache ich wirklich auf. Und mit jedem Mal, wo mir das dann da passiert, verfestigt sich ja diese Erwartung, dass das dann wirklich passiert. Genau. Das ist wirklich sehr schwer und ich habe mir da auch einmal schon mit eine sehr lange Nicht-Klartraumphase eingebaut, beziehungsweise wurde dann immer mal wieder klar, aber habe die Träume immer wieder verloren, ja. Und solche Gedanken wieder aus dem Kopf zu kriegen, da hilft wirklich nur sich darüber bewusst werden und an guten Quellen zu informieren. Da geht man am besten zurück zu den Basics und zu Dr. Stephen LaBerge oder halt zu Paul Tholey, liest die Bücher und man muss halt seinen Kopf reinigen davon. Ne? Das ist auch die Erfahrung, dass die ersten Klarträume meist sehr kurz sind oder nur kurze lichte Momente sind. Sagen sich viele, was mache ich falsch? Ihr macht gar nichts falsch. Ihr habt den Traumzustand schon mal erkannt. So, das ist erstmal ein Grund, sich selber zu feiern und zu hypen darauf. Keiner wird jetzt direkt anfangen oder die wenigsten mit dem 10-, 15-, 20-minütigen Klartraum. Also das sind wirklich Ausnahmefälle. Die meisten haben 1 bis 3 Minuten, wenn überhaupt, und dann verlieren sie den Traum. Aber je öfter ihr dann da seid und das erreicht, desto stabiler wird es. Und es gibt auch gewisse Tagespraxisübungen, aber das würde jetzt zu weit abschweifen von unserem Thema, womit man das dann halt verbessern kann. Aber der Glaube und die Erwartungshaltung, ne, an das, was passieren soll. Nicht, was passieren könnte oder was anderes, sondern was ihr wollt, was passieren soll. Das ist halt unheimlich wichtig. Da müsst ihr dran arbeiten und fest von überzeugt sein. Ja, Und also dann funktioniert das auch. man kann eben in diesem Themenbereich, kann man sich Roman hat das in seinem Anfängervideo damals gesagt, dieses Henry Ford-Zitat, ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, in beiden Fällen hast du recht. In dem Themenbereich Klarträumen, da ist man in einem Bereich, wo man sich diese ganzen teils wirklich sehr abstrusen Coaching-Zitate wirklich so ein bisschen zu Herzen nehmen kann. Weil anders als in der echten Welt, wo ich eben nicht alles schaffen kann, nur weil ich es will, und wo nicht alles davon abhängt, alles einfach nur hart genug zu wollen, ist Ja. man hier in der Klartraumwelt wirklich in der Welt, wo einem ansonsten, abgesehen von dem eigenen, ne, Gehirn, keine Grenzen gesetzt sind. Beziehungsweise sehr wenig Grenzen gesetzt. Alles ist natürlich nicht möglich. Also Shared Dreams oder sowas werde ich nicht erreichen, egal wie stark ich das wolle, will. Aber Genau. es hängt sehr, sehr viel davon, von der Erwartungshaltung ab, mit der man sich da im Traum bewegt. Ja, Erwartungshaltung bedeutet gleichzeitig Kontrolle und Stabilität im Traum. So, darüber, das sind aber alles Dinge, am Anfang wird einem ja auch häufig versprochen, wenn man sich im Internet so anguckt, jetzt, in 10 Tagen luzid träumen, in 3 Tagen luzid träumen und dann heißt es ja immer, wenn du dann im Klartraum bist, hast du die volle Kontrolle und kannst tun und lassen, was du willst. Das ist aber nicht richtig, das stimmt so nicht. So, das sind wirklich die wenigsten, die am Anfang Kontrolle haben. Die meisten haben kurze Traumerkenntnis, die ich schon angesprochen habe, und dann hört es auch auf. Was gelernt wird mit diesen Kursen und mit den absoluten Basics, ist halt das Erkennen des Traumzustandes, und Kontrolle muss von den meisten auf jeden Fall separat innerhalb des Klartraums geübt und erlernt werden. Also ich musste viele meiner Fähigkeiten, die ich heute habe, in immer wiederkehrenden Klarträumen nach und nach verbessern, ausprobieren mit viel, viel Fehlversuchen, ja, was auch sehr deprimierend war, aber Aber ich naja. glaube, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Das haben wir in der letzten Aufnahme hatten wir das gar nicht. Ja. Weil was mir hier auffällt, ist, dass viele, glaube ich, schon allein von dem Begriff Klartraum, was ist das überhaupt, da schon eine falsche Vorstellung haben. Weil das bei vielen eben genau das ist, dass das so ein Traum ist und ich habe die volle Kontrolle, so wie mir das in so einem Clickbait-YouTube-Video erzählt wird. Und wenn ich die nicht habe, Ja. diese volle Kontrolle, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann funktioniert das irgendwie nicht richtig bei mir. Nein, dann hast du nichts falsch gemacht. Ja, Ja, das ist aber aber so die könnte man das. Vorstellung, die viele, glaube ich, haben. So Genau. dieser Traum, wo ich sofort diese volle Kontrolle habe, so wie du das eben gesagt hast. Und das ist eben nicht so. Es ist nicht so, wie einem das manche YouTuber erzählen mit Klarträumen in 10 Minuten, Klartraum in einer Nacht. So funktioniert das halt nicht. Also das ist, ich glaube, man kann sich das mehr wie so eine Sportart oder sowas vorstellen. Oder halt jede andere Fähigkeit, wo man Genau. erstmal unten anfängt und dann muss man sich hocharbeiten. Also das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, in sehr kurzer Zeit einen Klartraum zu haben. Natürlich ist es möglich. Aber es ist nicht die Regel. Und wenn das bei euch nicht so ist, dann heißt das nicht, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Genau, richtig. Also ich denke, da müsste man jetzt einmal ganz kurz umreißen für die Anfänger, die zuhören. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich einen Klartraum gehabt habe? Die Voraussetzung dafür ist ganz einfach die Erkenntnis, dass du weißt, dass du eigentlich gerade schläfst und dich in einem Traum befindest und Erinnerungen an dein Wachleben hast, dir deiner kognitiven Fähigkeiten bewusst bist. So, das umreißt einen Klartraum. Ob du da drinnen jetzt was verändern konntest, lange drinnen warst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Sondern ganz einfach das Wissen in dem Moment, wo du klarträumst, dass du träumst und eigentlich in deinem Bett liegst und schläfst. Das wäre jetzt einfach mal für Anfänger grob umrissen. Das definiert einen Klartraum. Ja, ich würde sagen, also es gibt ja auch so diesen Mythos des geträumten Klartraums. Ne? Also, woher weiß ich denn jetzt, ob ich wirklich einen Klartraum hatte oder ob ich nur geträumt habe, einen Klartraum zu haben? Und Ja. ich denke, das, was man sich da, glaube ich, wie man sich das, denke ich, besser vorstellen sollte, ist, dass man sich das als so ein Spektrum vorstellt, den Klartraum. Dass es am einen, dass es so ein Spektrum an Klarheit gibt. So in einem Level, an einem Ende links hat man so den normalen Trübtraum, wo man irgendwelche komischen Dinge tut und sich darüber keine Gedanken macht. Und auf der Seite rechts, so das rechte Extrem, ist so dieser stereotype Klartraum, wie man den aus Clickbait-Videos kennt, wo man die volle Kontrolle hat, sich an alles erinnern kann, was man im Wachleben getan hat. Und Genau. irgendwo dazwischen, auf diesem Spektrum, kann sich so ein Traum befinden. Also ich finde, es ist falsch, dann da von falschen Klarträumen zu sprechen. Man sollte eher sagen, das war halt ein Traum, der jetzt vergleichsweise weniger Klarheit oder mehr Klarheit hatte. Genau, richtig. Also Klartraum ist ja auch nicht gleich Klartraum. Es gibt verschiedene Grade der Klarheit und auch der möglichen Kontrolle. Aber das würde viel zu weit gehen jetzt. Da gibt es so viele Unterschiede, Unterkategorien, Unterteilungen, also die ich auch eigentlich in keinen Büchern finde, sondern wenn ich meine Traumtagebücher so durchblättere, dann merke ich doch in einigen Klarträumen gravierende Unterschiede zu anderen. Auch immer ganz abhängig davon, ob durch welche Tür Dalt oder Wild ich jetzt eingestiegen bin und ob es früh oder spät in der Nacht ist. Das ist schwer, alles in Worte zu fassen. Und darum wurden ja auch so ein paar Begriffe geprägt, damit man, wenn man sich drüber unterhält, überhaupt weiß, wovon man gerade spricht in dem Moment, wenn man sich denn der Begriffe dann bewusst ist. Die Anfänger vermutlich noch nicht so. Aber grundsätzlich, ich glaube nicht, dass es einen geträumten Klartraum gibt. Es gibt einen Trübtraum, in dem ich über Klarträumen vielleicht eine Handlung hatte oder mich unterhalten habe. Aber einen richtig geträumten Klartraum, sowas, nein, sowas gibt es nicht. Glaube ich Oder nicht. Habe ich auch noch nicht erlebt. Klarträume, in denen ich halt ein recht geringes Level an Klarheit habe, wo ich dann zwar erkenne, dass ich träume, aber keine Kontrolle habe, oder erkenne, dass ich Genau. träume, aber dann gleich wieder eintrübe und also weitermache, als wäre das ein normaler Trübtraum. Genau, absolut. Da sind wir dann auch schon wieder im Bereich der Schlafphasen. Man hat ja die Möglichkeit, in verschiedenen Schlafphasen auch zu träumen und so. Eigentlich ist die REM-Phase die angesteuert wird oder angesteuert werden sollte, wo man am lebhaftesten träumt und auch am längsten eigentlich. Aber alles auch schwierig zu umreißen, weil man hat halt nur auch die Erinnerung, die man von drüben mitnimmt, ne? Und das dann auch wirklich in Worte zu packen und seinem Gegenüber einigermaßen verständlich rüberzubringen, ist natürlich schwierig. Weil die Erinnerung ist natürlich auch ein bisschen verfälscht, wenn man aus den Träumen aufwacht, ne? Also Träume, man hat ja immer nur eine Art Bruchstücke oder einen Film hinter den geschlossenen Augen, was passiert ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch deutlich mehr war und vieles fehlt, wenn wir erstmal aufwachen. Ja, Also absolut, ja. Also das ist ja auch so ein Mythos, den man oft hört. Ich träume nicht. Also es gibt ja ja, Leute, die genau. von sich sagen, ich träume nie. Und das ist halt, das ist auch falsch. Also wir alle träumen jede Nacht mehrere Träume, nur an die allermeisten davon erinnert man sich halt einfach nicht, wenn man aufwacht. Manche erinnern sich dann regelmäßiger an ein paar davon, manche erinnern sich sehr gut daran und manche erinnern sich daran halt überhaupt nicht. Aber jeder von uns träumt jede Nacht mehrere Träume. Wobei es gibt, Ganz. glaube ich, so eine Störung, wo man nicht träumt, aber das, glaube ich, trifft jetzt auf die wenigsten zu. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass wir psychisch gesund sind und nicht irgendwelche Substanzen zu uns nehmen, die das vielleicht unterdrücken könnten, Gut, das kommt natürlich noch hinzu, ja, das ist auch ein Faktor, ja. Aber grundsätzlich träumen wir alle und der Punkt ist dann nur, dass man Traumerinnerungen aufbauen muss. Dafür gibt es genau. dann verschiedene Methoden. Das ist jetzt hier, glaube ich, der falsche Rahmen, um darauf genauer einzugehen. Aber ich denke mal, wenn man so in die Richtung Traumtagebuch googelt, dann wird man da bestimmt irgendwie was finden. Ja, sollte man auch ruhig mit anschneiden, weil für alle Anfänger, es ist die absolute Grundlage, wirklich, wenn man keine gute Trauma, eine gute Traumerinnerung sind 2 bis 4 Träume pro Nacht. Eine mäßige Traumerinnerung sind ein Traum, und wenn ich mich an gar nichts erinnere, dann brauche ich auch erstmal noch gar nicht anfangen mit irgendwelchen Techniken und sowas. Nützt euch ja nichts, dass ihr dann irgendwas vielleicht träumt, wenn ihr euch dann im Wachleben nicht mehr daran erinnert. Ne? Ist Ja, eine Seifenblase. also das Ding ist, also ich habe, also grundsätzlich, man braucht natürlich rein theoretisch gesehen kein Traumtagebuch, um klar zu träumen, aber so ein Klartraum bringt einem halt am Ende nichts, wenn man sich nicht dran erinnert. Beziehungsweise, wenn man halt auch sehr wenig Feedback über den Fortschritt bekommt. Also, wenn ich diese Technik mache und dann vielleicht einen Traum habe, wo ich dann schon in einem Level war, wo Klarträume, wo ich vielleicht fast klar wurde oder wo ich schon relativ klar war in einem Traum und diesen Fortschritt, wie ich mich dann da von sehr trüb zu ein bisschen weniger trüb steigere, wenn ich den dann überhaupt nicht mitbekomme, weil ich mich nicht richtig daran erinnere, ja, dann bringt mir das halt auch sehr wenig, ne? Ja, es ist einfach eine Basic, eine absolute Grundlage. Es ist wie, als wenn ihr jetzt anfangt, Fußball zu spielen. Wenn ihr keine Kondition habt, lohnt es sich nicht für euch, auf den Platz zu gehen mit der Mannschaft, ne? Wenn ihr nach 2 Minuten keine Luft mehr habt, so. Und so genau wie die Kondition kann man eigentlich das Traumtagebuch gleichsetzen. Und es ist ja nicht nur eine Erinnerung und eine Stütze, sondern ihr malt euch nach und nach eine Landkarte eurer Traumwelt. Ihr erkennt wiederkehrende Muster, auf die man später sehr gut einsteigen kann. Und vor allen Dingen, ihr werdet merken, wenn ihr das so 1, 2 Monate gemacht habt, dass ihr immer an wieder dieselben Orte kommt zum Teil oder dieselben Erlebnisse habt oder mit denselben Leuten sprecht oder trefft. Und daraus kann man sich natürlich eine sehr schöne Klartraumstrategie dann auch ins Wachleben übertragen und so. Und alleine durch das Lesen dieses Tagebuchs verinnerliche ich diesen Ort, dass alleine, wenn ich das nächste Mal dann in diesem Traum klar werde, in diesen Traum einsteige und bin noch nicht klar, erkenne ich aber, ey, diesen Ort kenne ich aber, und zwar nicht aus meinem Wachwelt, sondern aus meinem Traumtagebuch. Das ist ein Traum. So, also funktioniert das auf jeden Fall ganz gut bei mir. Ich habe viele, viele Träume mit wiederkehrenden Begebenheiten, Orten oder Aktionen, die ich ausführe. Und wenn ich mir die durchgelesen habe, habe ich mir nach und nach immer gesagt, wenn ich das nächste Mal so etwas erlebe, weiß ich, dass ich träume. So, und das habe ich dann 3, 4 Wochen am Stück gemacht mit diesen Träumen, und dann tatsächlich ist es auch so gekommen, als ich das nächste Mal an diesem Ort war, habe ich ohne Reality-Check und kritisches Bewusstsein, allein durch die Erinnerung, da sind wir beim prospektiven Gedächtnis, dass halt ein Eintrag in meinem Traumtagebuch über diesen Ort ist, und so bin ich dann in diesem Punkt klar geworden. Weil wir gerade schon so im Anfängerbereich sind, was ich hier noch von den falschen Regeln mit anschließen wollte, das ist so ein Ding, das man nämlich wirklich sehr, sehr häufig hört. Das hört man auch bei vernünftigen Kanälen. Das gibt es nicht nur bei Marco Hümer oder dem Matrix-Blogger zu hören. Und dabei geht es um die Reality-Checks. Und zwar hört man häufig, dass die deshalb funktionieren sollen, weil dem Traum so eine instabile Natur zugeschrieben wird. Man sagt, so, dass das wie so ein waberndes, so ein zerlaufendes Dalí-Gemälde ist. Und deshalb funktionieren dann die Uhren nicht und man hat mehr als 5 Finger und man kann die Buchstaben verändern sich und die Uhrzeiten. Und das ist auch, also das ist natürlich nicht ganz falsch, weil so ein Traum natürlich sich sehr schnell verändern kann. Ja. Aber grundsätzlich ist das auch kein Gesetz, dass das so sein muss, sondern das hängt eben auch einfach nur von der Erwartungshaltung ab, mit dem man so einen Reality-Check durchführt, ne? Also wenn ich so einen Test nicht mit der Erwartungshaltung durchführe, dass der positiv ausfällt, dann werde ich auch im Traum 5 Finger haben. Das ist absolut möglich. Ja, habe ich auch häufig tatsächlich, wenn ich das erste Mal meine Hand erzählen mache, dass ich 5 Finger habe. Dann schaue ich kurz weg, schaue mir die Hand nochmal an und sage mir, aber ich habe niemals 5 Finger in meinen Träumen. Ich habe mehr oder weniger. Also ich lasse meinen Kopf der Optionen offen. Und häufig habe ich dann nur 3 Finger oder mehrere kleine Finger, wachsen irgendwie noch aus dem Daumen raus oder so. Das sieht manchmal ganz lustig aus. Aber ist tatsächlich, man muss schon mit Erwartung oder sollte mit Erwartungshaltung arbeiten. Ja, also Und das. Reality-Checks funktionieren definitiv. Ja, klar, Viele das ist sagen ja, das. man braucht sie nicht, aber. Da würde ich. Also, man kann sich. Da würde ich widersprechen. Also, ich finde, die sind sehr, sehr nützlich. Aber was man natürlich daraus mitnehmen kann, ist, dass diese Tests eben nicht aufgrund von irgendwelchen Naturgesetzen nicht funktionieren, sondern aufgrund der Erwartungshaltung. Und das bedeutet, dass man die sich auch ganz einfach selber so zusammenbauen wie man will. Also man muss nicht diesen Hand-RC oder diesen Nasen-RC machen. Das sind halt Sachen, die sich Leute ausgedacht haben, die ganz praktisch sind, aber man kann sich da ausdenken, was man will. In der Tat kann man auf jeden Fall. Man kann ja auch mit der Schwerkraft probieren, was zu machen. Ja, absolut. Also man kann sich da, wie man lustig ist, Dinge zusammenbauen, beziehungsweise die sollten halt im Alltag auch irgendwie praktisch eingebaut werden können. Ja. Also ich schwöre für mich tatsächlich auf einen Dreifach-Reality-Check mit kritischen Fragen, also kritische Fragen, wache oder träume ich? Wo bin ich hier gerade? Wie bin ich hierher gekommen? Dann betrachte ich meinen Körper. Sind das meine Klamotten, die ich heute Morgen nach dem Aufstehen angezogen habe? Beziehe ich also grundsätzlich meinen Körper mit ein, ganz wichtig. Wenn ich diese Fragen beantworten kann, geht der Check weiter. Schau mir meine Hand an, 5 Finger an jeder Hand, schau weg. Dann nochmal, habe keine 5 Finger in meinen Träumen, checke das nochmal. Wenn dann immer noch nichts Merkwürdiges ist oder ich feststelle, dass ich in einem Traum bin, dann geht es weiter mit dem Nasen-RC. Und wenn der ebenfalls negativ oder positiv, je nach Auslegungssache, mache ich nochmal einen Uhren-RC dabei. Und danach kommt die Feststellung, bin ich wach oder träume ich. Aber immer mit dem kritischen Abschluss, auch wenn ich feststelle, ich bin wach, ich könnte mich aber auch täuschen und vielleicht doch träumen, halt um mein kritisches Bewusstsein geschärft zu halten, immer so. Also ich probiere das immer in so einem Daueralarmzustand zu halten. Niemals wirklich sicher sein, dass man wach ist. Das ist so die Methode, die ich mir angewöhnt habe, die bei mir sehr gut funktioniert. Was haben wir hier noch auf unserer Liste? Genau, wir haben hier das auch ein sehr, sehr verbreitetes Ding. Das ist, glaube ich, noch über unsere lustige Klartraumbubble hinaus bekannt. Die Schlafparalyse. Das ist ja, Oh ja. was wofür man sehr viele Geschichten hört, gerade von Anfängern, die sich darüber Gedanken machen, Angst haben, ist das gefährlich. Das ist auf alle Fälle was man hier ansprechen sollte. Ja. Ja, grundlegend, wann könnte sie auftreten oder wann tritt sie in der Regel auf? Möchtest du da anfangen? Naja, also ich glaube grundsätzlich, kann man hier erstmal sagen, das ist erstmal nichts Gefährliches. Also, Genau. das ist sogar was sehr Nützliches, weil, also man muss erstmal wissen, wir haben alle jede Nacht, genauso wie wir Träume haben, alle jede Nacht Schlafparalysen. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir aufstehen und unsere Träume alle ausleben. Ja, da gibt es so lustige, also weniger lustige Videos eigentlich von so Katzen, bei denen man irgendwelche Gehirnareale lädiert hat, die dann keine Schlafparalyse mehr haben und die dann eben rumlaufen und ihre Träume ausleben. Es gibt auch so eine Störung, wo Leute keine Schlafparalyse haben und die dann anfangen, ihre Träume auszuleben. Das kann für die Person Ja. selber gefährlich sein, das kann auch für die Familienmitglieder, die jetzt da im selben Raum schlafen, gefährlich sein. Wenn die da jetzt einfach ziellos durch die Gegend wandern und irgendwelche Dinge tun. Daher ist das was sehr, sehr Nützliches und sehr Wichtiges, dass wir sowas haben. Jetzt gibt es aber Fälle, wo man sich in so einem Zwischenzustand zwischen Wachsein und Traum befindet und Leute diese Schlafparalyse bewusst erleben. Und das ist dann natürlich erstmal was sehr, sehr Gruseliges, ne? Man stellt sich vor, man wacht auf, man kann sich nicht bewegen, man hat irgendwie so einen Druck auf der Brust und gleichzeitig, weil man sich eben in diesem Zwischenzustand befindet, kommt das dann auch zu irgendwelchen Halluzinationen, man sieht irgendwelche Dinge und gerade weil man dann auch eben in diesem Angstzustand drinnen ist, wenn man eben aufwacht Ja, und ja. man kann sich nicht bewegen, hat keine Ahnung, was passiert. Dann ist das nicht so überraschend, dass dann auch sehr häufig Dinge sind, die sehr unheimlich wirken können. Ne? Und Absolut richtig, ja. wenn man sowas dann nicht einordnen kann, also man muss sich vorstellen, wenn einem sowas passiert und man hat Ahnung, was das ist, kann das schon unheimlich sein. Aber wenn man noch nie zuvor davon gehört hat und dann passiert einem sowas, das stelle ich mir wirklich sehr, sehr furchteinflößend und sehr schrecklich tatsächlich vor. Und Ja, man muss genau. dazu ja auch sagen, ja, man muss dazu ja auch sagen, dass es ja nicht nur um die Nicht-Bewegungsfähigkeit durch diese Art Lähmung geht, sondern dass das tatsächlich auch von visuellen, akustischen Halluzinationen begleitet sein kann, nicht unbedingt muss. Ja, genau, das ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich das schlecht rübergebracht, aber es gibt ja so, ich glaube, man nennt das, ich weiß nicht, ob es Hypnagoge oder Hypnopompe. Halluzinationen sind. Das eine ist irgendwie, wenn man beim Einschlafen, das andere ist irgendwie beim Aufwachen. Aber Ja. so in die Richtung, das ist natürlich, bietet natürlich Raum für allerlei unangenehme Erfahrungen. Ja. Ja, da werden auch jede Menge Mythen und Legenden drüber in die Welt gesetzt. Aber glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest und so, sondern wenn, dann probiert wirklich, wenn ihr euch über ein Thema informieren wollt, da wissenschaftlich vorzugehen und Google zu befragen, irgendwelche Experten etc. Geht nicht in irgendwelche Foren und holt euch irgendwelche mysteriösen Erklärungen oder so. Das sind keine Geister und Dämonen oder so. Das hat mit sowas Übernatürlichem überhaupt gar nichts zu tun. Da gibt es nämlich auch eine Klartraumriege, die das gerne so feiert. Das Ja, ist das irgendwie ist ja die Shadow People. Schizophren. Genau, ja. Also da muss man schon wirklich aufpassen. Damit kann man sich nämlich auch ganz viele fiese Gedanken in seinen Klartraumkopf setzen und ganz spooky Erlebnisse haben in Klarträumen. Und dann halt denkt man auf einmal plötzlich wirklich, da gibt es irgendwelche Wesenheiten oder übernatürlichen Dinge und so. Ja, klar, das sind wir auch wieder im Bereich der Erwartung, ne? Also, wenn ich davon Genau. ausgehe, es gibt diese Dämonen, dann setze ich mir da eine sehr solide Grundlage, solche Dämonen dann auch zu treffen. Ganz genau. So ist das. Aber was man zu dieser Schlafparalyse noch sagen muss, das kann sehr unheimlich sein. Vor allem dann, wenn man das nicht kennt, wenn man das nicht einordnen kann. Das muss aber nicht so sein. Und in allen Fällen ist das so, dass das ein komplett natürlicher Zustand ist. Wo man sich keine Sorgen darum machen muss. Also gut, wenn man das jetzt jede Nacht hat, sollte man vielleicht zum Arzt gehen oder so. Aber grundsätzlich, wenn einem das hin und wieder passiert, Das ist nicht gefährlich oder irgendwie Nein, dämonisch überhaupt oder nicht. übernatürliche. Nein, nein. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, den der gesunde menschliche Körper nachts nun mal durchläuft. Aber bei gewissen Klartraumtechniken, wo man halt probiert, das Bewusstsein mit in den Traum zu nehmen, also bewusst einzuschlafen, gibt es natürlich eine verstärkte Möglichkeit, diese auch bewusst zu erleben. Genau. Und wie gesagt, das muss auch gar Oder nicht, das muss auch gar nein. nicht so schrecklich aussehen. Und Also eine Schlafparalyse ist auch keine Voraussetzung, um klar zu träumen. ja, das ist auch Aber wenn ganz, man, ganz wichtig zu wissen, ja, ganz also wichtig zu wissen, eben ganz genau. Also ich denke, dass wenn man jetzt so im Bereich von so Wild-Techniken unterwegs ist, dann ist das etwas, was einem begegnen kann. Aber an sich ist das noch nicht mal gegeben, dass einem das wahrscheinlich ist, dass das einem passiert. Das kann passieren. Ich denke, man kann sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass einem das überhaupt irgendwann mal im normalen Leben passiert, ist relativ gering. Also vielleicht passiert ja. einem sowas ein, zwei, vielleicht dreimal im Leben. Ist Es wahrscheinlich gibt auch von eine relativ. gibt Personen, denen sowas wahrscheinlich häufiger passiert, aber insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem sowas passiert, relativ gering. Wenn man jetzt hier Genau. in so einem Klartraum, auf so einem Klartraum-technikmäßig unterwegs ist, dann kann sowas häufiger passieren, aber häufiger ist immer noch recht unwahrscheinlich. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass das unbedingt etwas ist, was einem 100% passiert. Nein, und wenn, gibt es auch eine Möglichkeit, wenn man es denn weiß, so etwas relativ schnell zu überwinden. Wie gesagt, alles ist ja so ziemlich gelähmt, bis auf die Atmung und die Augen in dem Moment. Und wenn ihr einfach merkt, dass ihr aufgeregt seid oder so und ihr könnt euch gerade nicht bewegen, dann probiert einfach eure Atemfrequenz massiv zu verändern, halt gegensätzlich zu dem, was jetzt gerade ist. Also wenn du relativ flach und entspannt am Aufwachen bist und merkst, dann kannst du den probier einfach ein bisschen zu hecheln oder zu schnaufen und so. Das signalisiert deinem Körper, hey, hier ist gerade was nicht in Ordnung. Und in dem Moment werden einfach die Körper, wird der Körper in eine Art Notzustand versetzt, halt sprich, dass sich alles relativ schnell löst. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass innerhalb von 10, 15, 20 Sekunden ist alles wieder taco, Ja, ich denke, funktioniert wieder. das ist eigentlich so ein guter Ansatz, ne? Wenn einem sowas passiert, aber zu wissen, dass das geht vorbei, das ist nicht echt, was gerade passiert und das ist auch nicht schlimm. Aber Genau. wir sind damit, glaube ich, in einem guten Bereich zu Erfahrungen, die Leute machen, die sie nicht einordnen können und woraus dann sehr merkwürdige Geschichten entstehen. Also bei der Schlafparalyse, man kennt ja diese Geschichten mit den Shadow People, man kennt auch noch viel ältere Mythengestalten, man kennt ja zum Beispiel dieses berühmte Gemälde hier von diesem Nachtmahr, der sich da so auf die schlafenden Personen draufsitzt und da irgendwelche negativen Energien verbreitet. Es gibt da Ja. verschiedene ähnliche Gestalten in unterschiedlichen Kulturen. Es gibt auch so Berichte über außerirdischen Entführungen, die man Genau. darauf zurückführen kann. Und genau in die Richtung gibt es auch ähnliche Phänomene, wo Leuten Dinge passieren, die sie dann falsch einordnen und dann werden da irgendwelche übernatürlichen Mythen und Legenden draus. Und Ja. da kommen wir zu einem lustigen Thema, den Astralreisen. Ja. Ja, das würde wahrscheinlich, meine Meinung würde vielen Menschen da wahrscheinlich böse aufstoßen und so. Aber. Naja, das muss man, also ich denke, das muss man hier mal ganz klar ansprechen. Es gibt sehr viele Leute, die daran glauben, aber Ja. der Punkt ist, ich sehe keinen Grund daran zu glauben. Also ich sagen wir mal so, ich sehe mehr wissenschaftliche Begründungen, die dagegen als dafür sprechen. Sehr viel mehr, sehr viel mehr. Also es müsste. Wenn es sowas gibt, dann müsste sehr viel davon, wie wir die Welt heute verstehen, fundamental falsch sein. Definitiv, Das ja. heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist schon mal sehr unwahrscheinlich mit unserem heutigen Wissensstand, dass das möglich ist. Obwohl, jetzt müssen wir ja mal eben so mit so einem kleinen Augenzwinkern einwerfen. Ich habe selber Erfahrungen gemacht in meiner Klartraumkarriere, sag ich mal, die ich auch dick notiert habe in meinen Traumtagebüchern. Wenn ich da nicht davon ausgegangen wäre oder bin, dass ich träume in dem Moment, hätte man das als außerkörperliche Erfahrung tatsächlich interpretieren können, ohne das Wissen, dass man träumt. Ja, da sind wir Ne? wieder, also ich, da sind wir wieder in diesem Bereich der fehlenden Einordnung. Also ich zweifle zu keinem Zeitpunkt an, dass Leute diese Erlebnisse haben. Also diese Erlebnisse von Leuten, über die berichten in den Astralreisen, Die die haben sie, sind die ganz klar haben sie. echt. Also den Leuten passiert das. Nur Ja. die sind also nur zweifle ich mal sehr stark an, dass die in irgendwelchen astralen Ebenen unterwegs sind und hier außerkörperlich sich bewegen. So, die Erfahrung spreche ich diesen Leuten nicht ab, aber was hier passiert, das ist der entscheidende Punkt. Und da würde ich halt sagen, dass man das, also du hast das auch bei unserer letzten lustigen Aufnahme hier angesprochen, dass man allein ja an den Techniken sehr große Überschneidungen sieht. Die Techniken, die man für die Astralreisen benutzt und fürs Klarträumen. Ganz genau. Ganz genau. Da gibt es gravierende Übereinstimmungen. Beim Klarträumen nennt es sich der Versuch über Wild, also aus dem Wachleben heraus in den Traum zu kommen und halt nicht erst im Traum luzid zu werden. Und da sind halt die Entspannungs-Meditationsempfehlungen und auch die Möglichkeiten, wie man das auslöst, eigentlich nicht ziemlich identisch, sie sind identisch. Sie sind nett verpackt, ein bisschen anders verpackt, aber das Ja, Prinzip ist mit genau lustig, dasselbe. mit fancy Begriffen, ne? Also es klingt halt ein Ja. bisschen mysteriöser alles. New Age Stuff, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Ja, es ist ganz einfach so, aber im Grunde genommen, ich habe bei Wild-Eintritten tatsächlich auch schon erlebt, dass ich in meinem eigenen Bett, in meinem Körper wach geworden bin und mich dann aus meinem Körper herausgerollt habe. Und als ich dann im Wohnzimmer stand, vor meinem Bett habe ich auch meinen schlafenden Körper da liegen sehen, aber ich weiß, dass ich das geträumt habe. Das war keine außerkörperliche Erfahrung. Das kann sein, muss auch nicht sein. Und das ist genau das, was in der Astralreisenszene gesagt wird. Aber beim Klarträumen merkst du das ja erst im Traum, dass du wach bist und du siehst dich, dass du träumst und du siehst dich nicht in deinem eigenen Bett. Aber das ist eine völlig falsche Aussage. Das stimmt nicht. Das kannst du Ja, das ist durchaus ja beim wieder so eine Klarträumen. merkwürdige Gesetzmäßigkeit, ne? Ja. Also, wenn ich da aufstehe und erwarte, ich liege da, dann werde ich da liegen, ne? Also, es muss ja noch nicht mal eine bewusste Erwartung sein. Also, genauso wie wir den Traum eben hier mit bewussten Erwartungen steuern, wenn wir sagen, ich will jetzt, dass das passiert, tun wir das ja Richtig. genauso mit unbewussten Erwartungen. Also, wenn wir mit Absolut. irgendwelchen Traumpersonen reden und denen erzählen, ich träume gerade, dann ist die Art und Weise, wie die darauf reagieren, halt das, wie wir unbewusst erwarten, dass die das tun. Ja. Ja, das ist aber auch so eine Szene für sich. Man darf auch nicht vergessen, es hat bei denen auch viel mit Glauben zu tun. Mit Spiritualität in irgendeiner Art und Weise. Und da wird natürlich auch viel Geld mit umgesetzt. Das ist Hier klar. und da. Also Ne? einerseits, weil du gesagt hast mit Glauben, also das ist ja, ich will das ja auch niemandem kaputt machen. Also ich bin nicht so ein verbitterter Skeptiker, der da einfach hier, der da an meinem limitierten materialistischen Weltbild festhalten will. Ich fänd das ja geil, wenn das funktionieren würde. Ich würde mir nichts mehr wünschen, als wenn es Beweise dafür gäbe, dass es Ja. irgendwie so eine Art Seele ja, so eine Wie Art geil Seele wäre das? gäbe, die da irgendwie den Körper verlassen könnte, dass ich dann nicht mehr mit der Endlichkeit meiner Existenz konfrontiert bin. Also das wäre das Geilste überhaupt, wenn es dafür Das würde irgendwelche unser Belege gäbe. komplettes Weltbild, das komplette Leben der Welt verändern, wenn man das beweisen könnte. Und Und das wäre darum ja wurden ja auch, auch. das ist ja auch ein Ding, ne? Also das wäre ja nicht so schwer, das zu beweisen. Das so. Genau, das wollte ich gerade dazu, da wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Es wurden ja schon mehrere von diesen, ich sag mal, Astralreisenden mal gefragt, ja komm, lass uns doch mal ein Experiment machen. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, wie man das überprüfen könnte. Aber irgendwie schaffen die Leute das dann in dem Moment einfach nicht, astral zu gehen oder haben einfach keine Lust auf solche Experimente. Obwohl damit natürlich unfassbare Geldmöglichkeiten sich auch eröffnen würde, wenn jemand belegen kann, dass er das kann und so, ne? Das wäre natürlich. Absolut, also es gibt ja in Amerika, ne, die James Randi Foundation, die diese eine Million-Dollar-Challenge hat. Also da werden 1 Million Dollar an eine Person vergeben, die etwas Übernatürliches nachweisen kann. Ja. Es gibt in Deutschland die GWUP, die hatten mit einem deutschen Pendant zu dieser Challenge, da sind es aber nur 10.000 Euro, die man bekommt. Aber Ja. 10.000 Euro sind auch nicht so schlecht, ne? Aber das hat sich noch nie jemand abgeholt. Nee, komischerweise, aber Ja, es gibt da dann Leute in esoterischen Szenen, die sagen, ja, das sind ja auch Betrügervereine, das sind alles so dogmatische Skeptiker, die setzen das ja auch so auf, dass das gar nicht funktionieren kann. Dazu muss man wissen, also zumindest bei der GWUP ist das so, dass diese Experimentaufbauten zusammen mit den Probanden ausgehandelt werden, die da hingehen. Also da wird man, setzt man sich zusammen und baut zusammen ein Design auf, wie das funktionieren soll. Und es ja. gab, davon gibt es auch hier ein Video auf dem Kanal, vor ein paar Jahren den Benedikt Maurer, der so einen Test im ersten Durchlauf auf bestanden hat. Also wenn das funktioniert, also man kann diesen Test theoretisch bestehen, wenn man diese Fähigkeiten hätte. Und das würde auch veröffentlicht werden, wie man das bei Benedikt Maurer gesehen hat. Bei Maurer war das dann so, dass er sich geweigert hat, diesen Test zu wiederholen. Also man angekündigt hat, man würde ihn da auf versteckte Hilfsmittel besser kontrollieren. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund hatte er dann keine Lust mehr dazu. Das war dieser Typ, der irgendwie durch die Handfläche Metall spüren, er spüren konnte, oder? Ja, genau, der hat in so verschiedenen Boxen Magneten gefunden. Das waren irgendwie so 10 so Boxen und da war irgendwo ein Magnet versteckt und der hat die in mehreren Durchgängen hat er den erfolgreich gefunden. Okay, genau, und dann sollte der Test nochmal gemacht werden und dann hat er sich gedrückt, vor diesem Test, obwohl eine hohe Geldsumme ausgesetzt war zur Belohnung. Irgendwie, Genau. er müsste für seine Doktorarbeit oder irgendwie fürs Abi oder irgendwas Seine lernen, das wäre Ausbildung, ihm seine dann zweite passiert. Ausbildung, auf die will er sich konzentrieren. Aha, ja, das ist Ja, natürlich. das ist ja wirklich. Also es gibt beim Benedikt Maurer, wenn man sich seine Videos ansieht, der sagt oft Dinge, die ich nicht verstehe. Also das ist nicht so, dass ich sage, ich kann diesen Standpunkt nicht nachvollziehen, sondern der hängt oft Worte aneinander, wo ich mir denke, dieser Satz ergibt keinen Sinn. Und da ist dieser, ja, ich will mich auf meine zweite Ausbildung Satz am einem Ende des Spektrums, der macht inhaltlich noch irgendwie Sinn, aber ich denke mir, in diesem Kontext, aber das sagt ja überhaupt nichts aus, was hat denn deine Ausbildung damit zu tun? Und am anderen Ende des Spektrums sind dann solche Sätze, wie sie dann am Ende von diesem Video von mir eingeblendet werden, wo er dann sagt, naja, überall im Universum gibt es, auch wenn es nicht nachweisbar ist, Elektromagnetismus. Das ist auch zuständig für die Anziehung von einem Planeten zum anderen. Und dann erzählt er noch irgendwas über den goldenen Schnitt und lauter so Dinge und Okay. regt sich dann drüber auf, dass Leute verlangen, dass das repliziert werden soll, was er gemacht hat. Aber das Replikation ist so ein grundlegendes Element der Wissenschaft. Ja. Also das hat überhaupt nichts mit irgendwie dogmatischem Skeptizismus zu tun. Also es kann durch puren Zufall immer passieren, dass irgendein Ergebnis positiv ausfällt, ne? Also genauso wie Leute im Lotto gewinnen, kann es durch puren Zufall auch passieren, dass ich halt 10-mal hintereinander diesen Magnete finde, einfach durch pures Raten. Und damit man das ausschließen kann, muss man sowas wiederholen. Gerade auch noch, wenn dann solche Geschichten wieder so magnetische Implantate und sowas, was da so noch im Raum stünde. Ja, Ergebnisse müssen doch grundsätzlich auch immer gegengeprüft werden und so. Es ist ja Ja, das ist, bei allem so. ist absolut bei allem so. Es gibt im Bereich der Psychologie diese sogenannte Replikationskrise, dass man viele Studien, die veröffentlicht wurden, nicht replizieren kann. Und das kommt eben genau dadurch zustande, ne? Also wenn, dass ich durch bloßen Zufall und vielleicht auch dadurch, dass ich mir so ein Versuchsdesign vielleicht ein bisschen gutwillig auslege, dass ich es mir ein bisschen einfacher mache, einen Effekt nachzuweisen, kann es passieren, dass ich irgendwo Effekte finde, die überhaupt nicht vorhanden sind. Und wenn ich dann zu irgendwelchen Fachzeitschriften hier meine Studie einreiche und sage, hier, wir haben hier so einen krassen Effekt nachgefunden, dann veröffentlichen die das, weil die denken, wenn das irgendwie wenn das irgendwie was krass Revolutionäres ist oder was Interessantes. Wohingegen die andere Gruppe, die genau dasselbe gemacht hat, aber eben keinen Effekt gefunden hat, weil eben in der Vielzahl der Fälle kein Effekt da ist, sondern weil die anderen das halt nur aus Zufall gefunden haben oder die das Design halt richtig gemacht haben, die haben halt nichts gefunden und das wird halt dann auch nicht unbedingt veröffentlicht, weil das interessiert halt keinen. Und also das ist also da kann man, mittlerweile gibt es da so Präregistrierung von Studien, dass man, bevor die durchgeführt werden, sich darauf einigt, das und das wollen wir ausprobieren und dann kann man so solchen Effekten entgegensteuern. Aber Replikation ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch, wenn es um solche Dinge geht, wie die Dinge, die der Benedikt Maurer tut, wo man sagen muss, dass das wirklich stimmt, ist sehr unwahrscheinlich, ausgehend von dem, was wir bisher wissen. Ja, Weil absolut. es ist ja nicht so, dass wir alles wüssten, was es in der Welt gibt. Aber die Dinge, die wir bisher wissen, davon sind wir relativ sicher, dass die auch ungefähr so aussehen. Ja? Also, wenn man jetzt sowas hat wie wie dieses, diese Gravitationsgesetze hier von Newton, ne? Die sind ja nicht unbedingt, also streng genommen sind die ja falsch, in dem Sinne, dass die Einstein-Formeln eigentlich richtiger wären. Aber die sind ja nicht, naja, das ist, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, wie ich mir das ausdenken will. Also wie ich das ausdrücken will hier. Ich habe hier, wie bringe ich das rüber? Also, wenn man jetzt diese Gravitationsgesetze hat, dann muss ja alles, was jetzt an neuem revolutionärem Wissen dazukommt, das muss irgendwie ja mit dem darauf aufbauen. Also das ist ja nicht wirklich komplett falsch. Und ich glaube, es kommt hier nicht rüber, was ich sagen will. Ne? Aber das, was wir jetzt haben, das funktioniert ziemlich gut. Und wenn man jetzt noch andere Dinge findet, also wenn man sich das vorstellt wie so ein Puzzle, das man zusammensetzt, das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Wie so ein Puzzle, das man zusammensetzt. So hat man so diese, und dieses Zentrum des Puzzles, das haben wir schon ganz gut zusammengesetzt. In der Mitte des Puzzles sind so Stücke, die haben wir zusammengesetzt und die gehören wahrscheinlich auch zusammen. Das sind dann so Sachen wie eben so diese Newtonsche Mechanik und alles, was dann darauf aufbaut und so Relativitätstheorie und solche Dinge. Und an den Rändern von diesem Puzzle, da gibt es noch Teile, die man dran setzen kann an dieses Puzzle. Aber daran, dass von diesen inneren Teilen, die wir schon zusammengesetzt haben, an dem, was wir bisher haben, dass die fundamental falsch sind, das ist schon unwahrscheinlich. Und das würde halt damit der Benedikt Maurer mit seinen Gefuchtel recht hat, würde das aber voraussetzen. Ja, wie kommt er da drauf, ne? Das ist, untermauert er denn da seine Aussagen in irgendeiner Art und Weise? Naja, verkauft Kurse, ne? Und Bücher. Okay. Und er macht Das klingt gut. YouTube-Videos, wo er telekinetische Kräfte demonstriert. Oh, Ja. oh Gott, er hat ja Psi-Kräfte, Psi-Kräfte. Und er, für ihn, es gibt ja diesen Begriff Psi, ich weiß nicht, wofür der eigentlich steht, jetzt offiziell, ne? Aber das ist ja so ein Ding, das ist ja ein eigenes Wort, Psi. Aber der Benedikt Ja. Maurer verwendet diesen Begriff Psi als Akronym, ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür, ne? Wenn man so einen Begriff aus Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Der Ja. verwendet das als Akronym für parasensitive Intelligenz. Und da fragt man Okay. sich, was soll das bedeuten, dieses Wort? Ja, Also das schau ist mal. Benedikt Maurer, so dieses Zusammenbauen von Ja. irgendwelchen Dingen, wo man sich fragt, was? Psi, gegoogelt, Google, Wikipedia sagt, Psi bedeutet, das bezeichnet verschiedene hypothetische psychische Fähigkeiten. Ja, das ist bekannt, aber ich dachte, wo das dann Ursprung hat. Also es gibt natürlich diesen griechischen Buchstaben Psi, aber ja, Ja, anyway. ich glaube aber nicht, dass er so weit zurückgehen würde. Nein, das meine ich nicht, aber woher dieser offizielle Buchstabe, Okay. diese offizielle Bezeichnung Psi für diese Kräfte kommt, das ist mir nicht Achso. bekannt, aber das ist kein Akronym für parasensitive Intelligenz. Das hat sich der Benedikt Maurer ausgedacht. Ja. Ja. Ja, da sind wir dann ja wieder bei der Interpretationssache auch von gewissen Techniken. Ja, nach diesem kurzen Ausschweifer in die Welt des esoterischen Abenteuer, ja, wir haben die Astralreisen damit abgehakt. Dann würde ich sagen, wir setzen das mal mit einem kurzen Ausflug in die Welt der Shared Dreams noch fort. Was ich denke, man kann das ja hier, wir sind hier in einem ähnlichen Punkt ja wieder wie bei den Astralreisen. Ne? Also das ist ja auch wieder so ein Punkt. Ich sehe wirklich keinen Grund, zu glauben, dass das möglich ist. Es müsste sehr viel davon, was wir über die Welt glauben, falsch sein, dass das richtig ist. Andererseits, ich fände es natürlich auch sehr toll, wenn das doch möglich wäre. Aber was der eigentliche Punkt ist, was ich hier noch auf alle Fälle anmerken wollte, ist, was ich bei den Astralreisen nicht gesagt habe, was da aber auch wichtig gewesen wäre zu sagen, ist, dass ein entscheidender Punkt ist, dass nur weil sich das real anfühlt, heißt das eben noch lange nicht, dass das auch real ist. Also, Genau. man kennt das, ich denke, man sollte das eigentlich kennen, wenn man mehrere Klarträume hatte, dann kennt man das eigentlich, wie unfassbar real sich das anfühlen kann. Also, wenn man im Klartraum fliegt, wie real das ist, ne? Also, das ist so, man spürt das, Ja. wie man spürt diesen Gegenwind, man spürt das, wie die Kleidung sich so im Wind bewegt. Man Es ist spürt auch den sehr Wind zu. toll, man spürt den Wind, ja, auch wenn man durch Regen durchfliegt oder durch Wolken, das fühlt sich unfassbar real an. Und Ja. genau dasselbe haben wir bei den Astralreisen und den Shared Dreams. Nur ich denke, dass Absolut. das hier halt ein anderes Gefühl von real, das sich hier real anfühlt. Ne? Das ist eher so ein, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, aber so ein emotionaleres Gefühl von, das ist doch irgendwie echt. So, man spürt einfach irgendwie so eine Verbindung vielleicht zu so einer Person. Genau. Genau. Ja, man hat das, um nochmal auf die Realität einzugehen, ja auch, oder bei mir ist das so, nach den intensiven Jahren des Klarträumens, dass mir plötzlich im Traum bewusst wird, dass es ein Traum ist. Und wenn ich mich dann umschaue, dann nur, verdammt, ey, das ist echt wie im Wachleben gewesen. Und gefühlt sitze ich hier jetzt schon 20, 25 Minuten in dieser Gruppe, quatsch mit den Leuten. Einige davon kenne ich auch aus meinem, also sind Abbilder aus meinem Real Life. Aber dann denke ich mir auch, oh verdammt, das hättest du eigentlich früher merken müssen. Aber das war jetzt alles so real bis zu dem einen Punkt, vielleicht ein kleiner Versprecher oder oder eine Instabilität in der Traumwelt oder so, dass plötzlich jemand andere Klamotten aufhat, woran man plötzlich merkt, dass man träumt. Irgendwas hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich bis heute immer wieder verblüfft darüber bin, wie der Verstand zu täuschen ist, also unser Bewusstsein. Ne? Ja, man muss sich ja auch mal klar machen, ne, dass so diese normale Welt, die wir im Wachleben wahrnehmen, das ist ja letztendlich auch nur Produkt unseres Gehirns. Also wir sehen ja die Welt eigentlich nie so, wie sie wirklich ist, sondern wir sehen nur das, was unser Gehirn letztendlich daraus zusammenbaut. Ja, genau. Und genau dasselbe Gehirn, das diese Welt im Wachleben zusammenbaut für uns, das baut auch diese Traumwelt für uns zusammen. Und genau. Genauso realistisch, wie sich diese Außenwelt anfühlt, kann sich auch diese Traumwelt anfühlen. Und auch noch realistischer in gewisser Weise, weil es gibt ja im Klartraum gibt es ja keinen Grund dafür, warum ich nicht unendlich weit schauen kann. Oder ne, also so diese Traumwelt, die kann in gewissen Situationen auch sich auf merkwürdige Art realer anfühlen als die echte Welt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, was ich damit sagen will, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja. Und genau dasselbe haben wir eben bei diesen Shared Dreams. Und ich glaube, dass es Leuten da schwerfällt, dass auch, also man hat diese hyperrealistische Simulation teilweise von so Dingen. Und ich glaube, dass es da schwerfällt, sich von diesen Dingen teilweise zu trennen, weil es ja auch so toll wäre. Es wäre wirklich toll, wenn das funktionieren würde. Es wäre Wahnsinn. Es wäre wirklich Wahnsinn. Also es würde so in sich ist man ja im Klartraum immer so auf sich allein gestellt. Das ist ja immer so ein Singleplayer und das hat sowas auf gewisse Weise. Ich sage, das heißt nicht, dass das deshalb nicht eine absolut einmalige Erfahrung ist, dieser Zustand. Aber auf gewisse Weise hat es sowas Unvollkommenes dadurch. Weil es wäre halt noch ein Stück geiler, wenn man das mit anderen Leuten erleben könnte. Ja, das schon hat alles Vor- und auch Nachteile. Nachteil wäre natürlich, also ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt wissen, was in den Träumen aller anderen Menschen los ist. Ich glaube, das könnten auch ziemlich schockierende Erfahrungen sein. Andersrum, ich fände es auch nicht lustig, wenn irgendjemand plötzlich in meinen Träumen rumspuken würde. Also muss ich ganz ehrlich sagen, als erfahrener Klarträumer, anfänglich und so, der Gedanke, verlockend, ja. Aber es hängt ja noch viel mehr dann dran. Da ist ja noch ein unendlicher Rattenschwanz, der danach kommt mit negativen Aspekten und so. Vor allem, man ist ja auch meistens, wir reden ja fast immer nur über das Positive vom Klarträumen und sowas. Ne? Und es gibt ja auch definitiv negative Dinge beim Klarträumen, wovon man eigentlich überhaupt nichts liest im Internet, wenn man es mal genauso sieht. Ne? Ja, ich denke mal, das liegt daran, dass die Community hauptsächlich aus gehypten Leuten besteht, die das erleben wollen. Ja. Also ja. Ich denke, wenn ich der Überzeugung bin, dass diese negativen Aspekte für mich überwiegen oder dass das ein wichtiger Punkt ist, dann beschäftige ich mich vielleicht nicht so sehr mit diesem Thema, beziehungsweise das ist halt auch nicht das, was die Leute hören wollen, glaube ich. Ja, obwohl es fällt anscheinend auch vielen Menschen schwer, die Wahrheit darüber zu sagen. Also wirklich die Realität wiederzuspiegeln. Es wird immer alles als nur positiv und alles ist so einfach hingestellt. Und dabei ist es alles. Aber Klarträumen, regelmäßig Klarträumen, ist nicht einfach. Es ist viel Arbeit. Es ist wie das Erlernen und Weiterentwickeln eines Musikinstruments. Und eigentlich auch schon eine Lebenseinstellung, eine Lebensart, wie man den Alltag betrachtet. Wenn du dir heute die ganzen Leute mal anguckst, du denkst, du bist auf dem Casting von The Walking Dead, alle mit dem Kopf gesenkt, gucken nur auf ihr Handy oder sonst irgendwas. Kaum jemand nimmt noch wahr, was um ihn herum passiert. Und das ist auch einer der vielen Gründe, warum so wenig Menschen klar träumen und so, weil sie einfach von diesem Monkey Mind haben und von einem Aufmerksamkeitspunkt zum nächsten springen, aber nicht wirklich die Situation wahrnehmen, in der sie sich gerade befinden und was um sie herum passiert, ne? Wird viel Multimedia benutzt. Ja, ich weiß nicht, ob das auf so Neues aber, würde ich sagen. Also ich habe letztens auf Instagram oder auf Twitter so einen Post gesehen, wo jemand so ein Bild gepostet hat von Leuten, die in der U-Bahn sitzen und alle auf ihr Handy schauen und dem gegenübergestellt so ein Bild aus vergangenen Zeiten, wo alle in der U-Bahn sitzen und so eine Zeitung lesen und dann so drüber als Überschrift irgendwie so Just People Enjoying the Moment, irgendwie so ein Herzchen-Emoji und das war schon ganz lustig. Ich glaube, so ein neues Phänomen ist das gar nicht. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist genauso wie wir die meisten Träume trüb träumen, könnte man sagen, dass wir auch unseren Alltag zum großen Teil trüb leben, wenn man das so übertragen will. So Ja. und das hat ja auch seine Vorteile in gewisser Weise. Also es hat ja einen Grund, warum die meisten Dinge, die wir tun, irgendwie automatisiert ablaufen. Also das ist halt effizient auf gewisse Weise. So alles, sich auf alles bewusst zu fokussieren und immer alles bewusst zu tun, das ist ja auch irgendwo so ein Aufwandsakt. Ja, ich glaube, das funktioniert auch gar nicht. Also Ja, das ist klar. viele sagen immer, Bewusstsein wäre nicht erschöpfbar, aber ich denke schon, dass Bewusstsein erschöpfbar ist. Man merkt es ja, wenn man aufmerksam lernt für die Schule, für die Uni oder so und ist dann wirklich in dem Thema drin und hat seine 4, 5 Stunden sich auf eine Arbeit vorbereitet, da fühlt man sich ja doch schon matschig und erschöpft, ne? Und Ja, ich also denke mal, eben, ne? Ja. Das, das wird schon das Bewusstsein sein, was da erschöpft ist, meiner Meinung nach. Was absolut, eine ja, Pause absolut. braucht. Absolut, ja. Aber wir haben hier eine ganz gute Überleitung eigentlich gebaut, weil du das angesprochen hast, eben zu so Geschichten wie dem Klartraum in 10 Minuten und sofort Hey, klarträumen, ja. diese ganzen Geschichten. Mein Lieblingsthema. Ja, es Mein ist auch absolutes Lieblingsthema. Das ein ist ein sehr Problem. relevantes Thema. Ja, und ein sehr großes Problem, was auch viele daran hindert, klar zu träumen, was viele Menschen demotiviert, wenn es denn nicht funktioniert, was da versprochen wird. Klartraum in 10 Minuten, die 30 goldenen Klartraumregeln, die dich hundertprozentig klar machen, nur 139 Euro, alle Secrets Achtung, übers ultra stark. Klarträumen, ultrastark, Hypnose, ja, Meditation. Binaural Beats, größte Blödsinn auf dem Markt, absolut. Als wenn man, es gibt keinen Wissenschaftler, also bei Binaural Beats müssen wir dazu sagen, man hört sich irgendwelche Frequenzen an, die irgendwie ins Internet geblubbert werden, muss man schon wirklich sagen, von Ja, verschiedensten Leuten. es gibt zig verschiedene Leute, die das tun. Es ist unfassbar. Man wird wirklich Und überschwemmt damit. auf einer 44 Hertz-Frequenz, auf der ja angeblich auch, ich sag bewusst angeblich, die meisten Klarträume stattfinden sollen. Und als wenn das so wäre, dass wenn man sich eine Musik im bestimmten Frequenzbereich anhört, sich die Hirnfrequenz anpassen würde. Also wenn dem so wäre, dann wäre es ja auch sehr leicht möglich, viele Menschen da draußen einfach zu manipulieren und an irgendetwas zu hindern oder so. Und wissenschaftlich gesehen, ne? Wenn man dann irgendwelche versteckten Töne irgendwo einbaut, was Leute sich anhören. Also ich halte das alles für sehr, sehr Ja, skeptisch und da kritisch. kommt man in diesen Subliminal-Bereich hinein. Genau, genau. Das ist ein Thema, das ist ganz klar widerlegt. Also das funktioniert auch nicht. Also da Es gibt's. kann wohl sein, dass du dich besser entspannen kannst, wenn du denn charakterlich, also auf deinen Typ zugeschnittene Musik hörst, ja. Aber definitiv garantiert das keine Klarträume, Astralreisen oder außerkörperlichen Erfahrungen. Man muss sich auch die Das muss Frage man. stellen, wenn jede einzelne dieser tollen Audiodateien denn wirklich super stark und ultra effektiv wäre, warum man dann so viele davon braucht. Also warum gibt es denn ganze Kanäle, die nur davon leben, zigtausend verschiedene Versionen davon hochzuladen, wenn jede einzelne von denen die ultimative Frequenz zum Klarträumen ist? Ja, ganz genau. Da haben wir Übrigens bei Orkan, nee, heißt ja nicht mehr Ach, Gabriel Gabriel, Asmanov ja, oder so, ne? er hat jetzt auch eine Entwicklung in eine Richtung gemacht, die ich nicht besonders gut finde. Also ich war ja immer so ein bisschen Teil dieses Orkan-Memes, wo man sich so über den Gabriel irgendwie lustig gemacht hat. Das noch nicht unbedingt immer, das nicht unbedingt so böswillig, sondern ich habe es dann einfach mitgemacht, weil es so ein Meme war und weil ich auch so seine Clickbait-Geschichten nie besonders gut finde, fand. Und Nee, ganz interessant. Ja. ich hab mich dann, hatte mich dann auch mal mit ihm länger unterhalten. Wir haben dann auch für das Marco Hümer-Video zusammen was gemacht. Und ich habe ihm damals auch sehr hoch angerechnet. Es gab vor ein paar Jahren so einen Klartraumkongress, wo Kylonas mit dabei war, zusammen mit Simon Rausch, aber auch der Matrix-Blogger und irgend so ein komischer Prinz und der Marco Hümer und noch viele andere merkwürdige Gestalten teilweise. Und der Gabriel hat damals gesagt, er macht da nicht mit, weil er mit diesen Leuten nichts zu tun haben will. Und er hatte damals auch dieses Video gemacht, wo er dem Marco Hümer widersprochen hat, dass es keine Astralreisen gibt. Das habe ich ihm alles sehr hoch angerechnet damals, aber er mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ist er an dem Punkt, wo er auch Astralreisen, Hypnosen macht und Reichtum anziehen und sowas, das ist, naja, ist keine so Ja. positive Entwicklung, sehe ich da. Er sagt hier aber auch unter seinem letzten Video, ich zitiere, für mich selbst sind Astralreisen genau das gleiche wie luzides Träumen. Trotzdem wollte ich die Möglichkeit, luzid zu träumen, für sehr viele nicht vorenthalten. Ich Ach wünsche euch viel so. Spaß beim Also Astralreisen. hat er sich in seinem Clickbait einfach nur noch mal um eine Stufe gesteigert. Ja. Ja, gut, Vor allem. dann ja, weiß ich nicht. Also das ist wohl doch ein bisschen besser, als wie wenn er sagt, das existiert. Dann musste ich das zurücknehmen. Da hätte ich jetzt vielleicht ja fast Desinformationen verbreitet. Aber man muss auch sagen, er macht es auch sehr einfach, diesen Eindruck zu bekommen. Ja, das ist richtig. Dass das so wäre. Ja, Also dann. ich schaue mir das ja gerne so die ersten 2, 3 Minuten mal an. Auch ob da irgendwelche urheberrechtlichen Dinge noch mit drin sind, beziehungsweise Hinweise, dass man keine Verantwortung übernimmt. Und da hat er hier ja noch eine Aufklärung. Muss ich mal sehen, dass ich die kriege. Die dauert genau 2 Sekunden, ist die eingeblendet. Da steht oben drüber, zum Komplettlesen bitte Video pausieren. 2 Sekunden ist das eingeblendet und dann ist es weg. Ja, das, Dass er über das. Nebenwirkungen, Unfälle und sowas keine Verantwortung und so übernimmt und dass man besser beim Hören keine Maschinen führen sollte und so. Ja, gut, das Also, ist ja auch sinnvoll, dass er das einblendet. Also, das ist, ja, für da zwei kann Sekunden man, ist gut. das, da kann man, das kann man ihm positiv anrechnen, dass er es überhaupt einblendet, weil das machen viele nicht. Andererseits, 2 Sekunden ist natürlich auch nicht so lange, ne? Also, der Orkan, der Gabriel ist für mich so ein bisschen so eine ambivalente Person. Also, er ist bei weitem nicht auf dem Level wie irgendwie so ein Marco Hümer oder so ein Higher Mind, aber er macht auch oft Dinge, wo ich sage, mach das doch nicht. Naja, aber auf jeden Fall, er ist sehr konsequent. Also ich kommentiere seit 3 oder 4 Jahren positiv wie negativ seine Videos und wir sind noch nicht einmal in irgendeine Art Kontext gekommen. Also er ignoriert mich erfolgreich seit Jahren. Vor allem, wenn ich da mal Kritik übe an seinen Ausführungen. Es Mit kommt anderen natürlich spricht er auch mit mir grundsätzlich nicht. drauf an, wie viele Kommentare der so bekommt. Also da ist ja kein Einzelfall, denke ich, wenn es darum geht. Aber ja, er ist eine ambivalente Person, würde ich sagen. Ne? Ja, doch, er hat. Also es freut mich jetzt sehr, dass er scheinbar doch nicht an Astralreisen glaubt, aber ich würde mich halt nicht auf diese Art inszenieren. Nee, schwierig, absolut schwierig. Weil genau Aber da kommen wir eben an den Punkt, den du auch schon angesprochen hattest, dass diese ultimativen Klartraumtechniken bei den Leuten sehr falsche Erwartungen wecken, was denn jetzt ein Klartraum ist und also wie schnell das genau. geht, dass man so einen Klartraum erleben kann. Aber wenn ich denke, das ist was, was geht innerhalb von einer Nacht und dann mache ich das ein paar Nächte und dann funktioniert es nicht und dann, naja, dann habe ich da halt keinen Bock mehr drauf, dann lasse ich es. Ja. Ja, zumal, liebe Leute, wenn ihr Anfänger seid, woran erkennt ihr denn diese Kanäle, die eigentlich mehr Fehlinformationen als richtige Informationen enthalten? Also grundsätzlich erstmal, ich brauche keinen YouTube-Kanal, um das Klarträumen zu lernen. Es gibt eine Klartraum-Wikipedia, da steht alles kurz und bündig, knapp, korrekt drin. Und wenn dann jemand so kommt mit besonders aufgepimpten Videos mit Klarträumen noch heute Nacht, ultimative Technik, alles, was sich zu gut anhört, zu einfach, ist Mumpitz. Funktioniert nicht. So funktioniert Träumen einfach nicht. So, da verschwendet ihr absolut eure Zeit. Habe ich leider am Anfang auch gemacht. Und ärgere mich über mich selber, weil ich damals wirklich nicht kritisch genug war. Aber mit zunehmender Klartraumerfahrung konnte man dann recht schnell die falschen Kanäle aussortieren. Und nur weil ein Kanal, was weiß ich, 900.000 Abonnenten hat und die Videos hochqualitativ aussehen, heißt das nicht, dass der Inhalt auch hochqualitativ ist, was das Klarträumen betrifft. Da kann es auch ein normales Handyvideo sein, was ich mir lieber angucke, wo nur ein paar Bäume zu sehen sind, die sich im Winde wiegen, solange die Information da drin stimmt und so. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass wirklich jeder dritte oder vierte 18-, 19-Jährige oder Student irgendwie probiert, mein Klartraum-Experiment Klarträumen in nur 10 Tagen, in nur einer Woche. Und also 90% der Leute haben plötzlich Erfolg, behaupten sie auf jeden Fall. Aber was erfolgreiche Klarträume alle gemeinsam haben, ist, wenn sie über dieses Thema sprechen, dieses gewisse Leuchten in den Augen. Und das fehlt mir bei vielen Menschen, die darüber sprechen. Weil es ist einfach eine außergewöhnliche Erfahrung. Viele sagten und behaupteten dann, sie träumen auf einmal nur noch klar, konnten nicht mal mehr trüb träumen und es wäre so anstrengend gewesen, dass man nicht Das habe erholt ich auch ein paar Mal gewesen gehört, ja. ist. Ja, also sie hätten dann nicht mehr richtig geschlafen und wären nur noch müde gewesen. Daran hört man, dass es absoluter Mumpitz ist und dass das erstunken und erlogen ist. Das kann man ganz krass so sagen. Weil der Körper regeneriert sich ja in der Tiefschlafphase. So, und Träumen findet ja auf einer ganz anderen Ebene, in einer anderen Phase statt und so. Also das kann daran nicht gelegen haben. Und nur noch klar geträumt, vielleicht. Man muss ja auch sagen, also es ist natürlich erstmal keine so abwegige Überlegung, wenn man sich denkt, gut, beim Klartraum, da sind irgendwelche Hirnregionen aktiv, die im normalen Traum nicht aktiv sind. Und der Ja. normale Traum, der hat auch irgendwie einen Zweck und dann könnte man ja, ist es nicht abwegig, auf den Schluss zu kommen, naja, vielleicht ist das ja gar nicht so gut. Aber man muss halt dazu auch sagen, dass man eben nicht die ganze Nacht klarträumt. Also das ist ja nicht der Fall. Also man hat vielleicht einen Klartraum in der Nacht. Wenn man gut ist, das hat man da. Also in den allermeisten Fällen, also sage ich mal, die allermeisten Leute, die träumen ja auch nicht täglich, klar. Also da ist das vielleicht einmal, zweimal, dreimal, viermal die Woche so, aber nicht jeden Ja, Tag und auch nicht die ganze nein, Nacht. genau, absolut richtig, absolut richtig. Und dann, Oh, das möchte ich gerne können, das wäre so geil, das wäre so ja, geil. das ist halt das, was man erwartet, wenn man diese super Videos, diese ultimativen Videos sich ansieht, aber so ist die Welt halt leider nicht. Also Und ein bekannt, ja, ein ich, Be da kommen wir auch, also so ein Ding, das man auch sehr oft hört, was ich auch auf diesem Kanal verbreitet habe, wo ich mittlerweile sagen würde, das ist schon ziemlicher Mumpitz eigentlich. Das sind diese Klarträume-Nutzen-Geschichten, dass man im Klartraum irgendwelche Sprachen lernt oder irgendwelche Dinge perfektioniert. Also ich halte das für, also klar, das ist möglich, aber ich halte das für den falschen Ansatz, weil allein um den Klartraum zu bekommen, habe ich ja schon einen relativ hohen Aufwand. Und ich glaube, es wäre sehr viel effizienter, das dann einfach in dieser Zeit im Wachleben zu tun, statt diese Klartraumtechniken anzuwenden, um das dann im Klartraum machen zu können, wo ich mir noch nicht mal 100% darauf verlassen kann, dass ich dann den Klartraum habe. Absolut richtig. Absolut richtig. Obwohl, Also wenn, das, es gibt natürlich gewisse also ich Techniken, wo man zweifle, das. ich wollte nochmal Ja. klarstellen, ich zweifle nicht an, dass das nicht funktioniert. Klar funktioniert das, klar kann man das machen, aber ich halte das nicht für nicht den richtigen Weg, wenn es einem primär darum geht, irgendeine Fähigkeit zu perfektionieren. Ich nutze meine Klarträume als riesige Spielwiese, muss ich ganz ehrlich sagen. Verschiedene Dinge, die ich machen möchte. Manchmal mache ich auch einfach ein bisschen Sport im Klartraum und so und freue mich darüber, dass meine Knochen noch nicht so knacken wie in der echten Welt. Und aber ob es da jetzt in irgendeiner Art und Weise wirklich einen messbaren Erfolg oder so gab. Ich spiele gerne Poker in meinen Klarträumen. Ganz banal sagen die Leute, oh, hast du Klarträume und gehst Poker spielen? Ja, ich gehe Poker spielen. Ist ganz lustig. Vor allem, was dann immer so passiert und also man kann wirklich die verschiedensten Sachen machen und eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, wenn man dann erstmal angekommen ist da drüben und ein paar Klarträume hatte. Wichtig ist, sich über jeden kleinen Erfolg, auch eine kurze Klarheit, einfach nur zu freuen, ganz einfach, weil es einfach eine Leistung ist, die vielen Menschen nicht vergönnt ist oder eine Erfahrung, die vielen Menschen nicht vergönnt ist, die sich das gar nicht vorstellen können. Und ihr hackt so ein bisschen euer Bewusstsein in dem Moment mit eurem Training. Es dauert zwar lange. Ja? Das ist ganz wichtig, was du ansprichst, dieses Stolz und auch so diese kleinen Erfolge auch, weil das ist auch ein Punkt, den man eben verliert durch diese ultimative Klartraumerwartung. Weil wenn ich die Erwartung habe, ich kann innerhalb von 10 Minuten hier diesen super überperfekten Klartraum haben, dann freue ich mich natürlich nicht darüber, wenn ich irgendwie so einen normalen Traum habe, wo mal kurz irgendwie das Thema Träume eine Rolle gespielt hat oder sowas. Ja, obwohl das ja schon mal der absolut richtige Ansatz ist. Also Ja, wenn das genau. passiert, Also das ist dass ihr. absolut so ein Ding in die richtige Richtung. Also so, bevor ich einen richtigen Klartraum hatte, hatte ich sehr viele so Träume, wo das irgendwie so ein Thema war, das irgendwie mal angestriffen wurde. Genau, habe ich sehr, sehr, sehr, sehr häufig. Ne? Habe ich so eigentlich in jedem dritten oder vierten Traum eigentlich. Jeden zweiten Tag kann man eigentlich sagen, dass ich wirklich irgendwas über Träume habe oder mit Leuten darüber spreche, weil ich auch gerne darüber spreche. So ist mein absolutes Lieblingsthema. Entschuldigung, in sämtlichen Variationen. Und so häufig wache ich dann auch wirklich auf und denke so, boah, da hättest du aber auch erkennen können, wann du, dass du jetzt gerade träumst oder so. Aber Bewusstsein ist auch nicht gleich Bewusstsein und so. Also es ist wirklich auch eine Tagesform, wie ausgeruht, erholt man ist, wie gut man, wie lange man geschlafen hat. Und zweite Nachthälfte sollte man auf jeden Fall ansteuern. Erste Nachthälfte, legt euch hin, ich möchte mich an meine Träume erinnern und lasst einfach passieren, was passiert. Wenn ein Klartraum kommt, ist schön. Wenn nicht, ist es auch schön. Dann seid ihr schön erholt. Und wenn ihr dann die Zeit habt und habt eure 6, 7 Stunden geschlafen, trinkt was. Wasser ist unheimlich wichtig zum Klarträumen. Wird auch nirgends gesagt, überall werden Nahrungsergänzungen angeboten. Unser Körper braucht das Wasser, unser Gehirn braucht das Wasser, um auf Hochtouren arbeiten zu können und so. Und ich habe immer eine Flasche Wasser am Bett und so. Ich nehme, trinke unheimlich gerne und habe gemerkt, habe das auch ausprobiert mit dehydrierten Phasen im Sommer, habe ich deutlich verschwommenere Träume. Und nicht so detailliert, als wenn ich wirklich jede Menge Wasser getrunken habe. Führt euch nicht zum Klartraum, das möchte ich nicht sagen, aber es hilft euch auf jeden Fall, die Kondition für einen Klartraum zu schaffen, genügend Wasser zu trinken. Ich denke mal, das könnte einfach daran liegen, dass man dann besser schläft. Also ich weiß es nicht. Also es wäre interessant, dass sich da mal länger darüber Gedanken zu machen. Aber ein interessanter Punkt auch generell, wenn es jetzt darum geht, so Aussagen wie das ist die ultimative Klartraumtechnik. Ja. Wie sollte man sowas bewerten? Gibt es nicht, ganz einfach. Das ist TÜNEF, das ist Dockerei auf Abos. dass sie Klicks generieren, aber das sind in meisten Fällen nicht die Menschen, die wirklich ein Interesse daran haben, euch das Klarträumen beizubringen. Weil dann würden sie euch nicht eure Erwartungen nicht so ins unendlich Hohe pushen und euch so tief fallen lassen. Also Ja, meiner also Meinung nach, ja. ja, also ich würde würd ja da zustimmen auf alle Fälle. Also ich finde, es ist halt ein bisschen zu sehr ausgedrückt, zu sehr ins Extrem ausgedrückt, wenn man sagt, die haben kein Interesse daran, das einem beizubringen. Aber ich denke, das ist halt primär so ein Dilemma, das man hat, wenn man auf YouTube ein Video erstellt. Man hat so ein Video gemacht, man hat da Arbeit reingesteckt und dann müssen Leute da aber draufklicken. Und den Leuten wird irgendwie dieses Video angezeigt und die wissen ja erstmal gar nicht, was man da gemacht hat. Und man hat sich da Mühe gegeben und man will, dass das möglichst viele Leute sehen. Und man steht dann vor der Herausforderung, dass man. Und wenn das möglichst viele Leute se sehen sollen, dann denkt man sich dafür einen möglichst clickbaitigen Titel aus, wo man möglichst unfassbare und ultimative Erfahrungen verspricht. Und das steht halt dann im das steht, da steht, hat man halt, steht man halt dann hier zwischen. Man steht dann halt in einem Dilemma. Das ist, glaube ich, kein richtiger Satz, also kein richtiger Ausdruck, dass man in einem Dilemma steht. Aber man hat dann dieses Dilemma zwischen sachlich korrekten Informationen und ich will, dass Leute auf dieses Video draufklicken und so viele Klicks wie möglich machen. Und in vielen Fällen entscheiden sich die Leute, denke ich, eher für die Klicks als dafür, dieses Thema sachlich korrekt wiederzugeben. Und das ist sehr schade. Ja, das ist also rein theoretisch, man könnte es, naja gut, Betrug möchte ich es nicht nennen, aber wenn ich mit Erwartungen, Hoffnungen der Menschen spiele, dann ja, wie soll man das ausdrücken, ohne jemanden jetzt hier auf die Füße zu treten und Naja, gleich hier es ist halt irgendwie. Clickbait, ne? Es ist halt so, wie YouTube funktioniert. Das ist, beziehungsweise es ist ja noch nicht mal, wie YouTube funktioniert. Man kennt das ja auch von so diesen klassischen bunten Zeitungen, ne? Also Bild und ähnliche. Ja, da sind ja auch immer sehr, hat man ja auch die ähnlich reißerischen Überschriften. Oder noch besser diese Frauenzeitschriften, ne? Wo Gunter Jauch, er hat Krebs, jetzt packt er aus. Ja. Das ist ja kein einzelnes YouTube- oder Klartraum-Szenen-Phänomen, das ist einfach die ekelhafte Welt des Clickbaits und ja, so, es ist halt auf einem Niveau, auf das man sich meiner Meinung nach nicht herabbegeben will. Aber ich kenne das auch selber, dass ich, wenn ich Videos mache, vor in diesem Dilemma stehe, dieses Dilemma habe, dass ich auch will, dass Leute da draufklicken, weil ich mir dafür Mühe gegeben habe. Ja, Und dann natürlich. will man das Aber im halt Endeffekt. interessant verpacken und dann, ich verstehe den Reiz, den das hat, aber man sollte mit seinen, ich finde es okay, wenn man das auch Na, eigentlich provokant müsste man doch formuliert, aber irgendwo man zwei. sollte auf dem Boden der Tatsachen bleiben, ne? Also zu Ja, ich sagen, schädige mich doch auch selber mit meinem Kanal eigentlich. Wenn ich jetzt mir überlegen würde, so, ja, ich bin ein das ist das, was man Gabriel. denkt. Aber die Leute klicken ja immer wieder drauf. Es funktioniert ja. Also ich Ja, verstehe das es sind auch dann nicht, aber aber auch, es ist. ja, also kritisch sein, ne? Ja. Nicht nur als Klarträumer, sondern im ganzen Leben immer, was ich auch anklicke und so, immer kritisch hinterfragen. Und grundsätzlich, wenn man das Klarträumen lernen möchte, man braucht Zeit, Geduld und Disziplin und eine Leidenschaft dafür. Mal ebenso nebenbei als Hobby. Ja, man kann das nebenbei als Hobby mal so machen, aber dann sollte man sich auch nicht zu viel davon erwarten. Und Viele geben ja hier die Meditationen raus und Anleitungen, Ja, dass man ich, halt ja. dieses ganze Training nicht machen muss mit der Sorry, dass ich Versprechung. da kurz eingrätsche. Also ich finde das zu sagen, so nebenbei mal als Hobby. Also ich finde, es ist ja, dass man sich da nicht zu viel erwarten soll, finde ich ein bisschen falsch ausgedrückt. Also ich finde, es ist genau das. Es ist halt ein richtiges Hobby. Etwas, wo man Zeit investiert, wo man länger dran arbeiten muss. So wie Ja. zum Beispiel Fußball ein Hobby sein kann oder Tennis oder was weiß ich was, oder ein Instrument eben, genau. Es ist halt so ein richtiges Hobby und nicht so ein Ding, das man mal ein paar Tage macht, sondern das ist ein Also richtiges Hobby. es ist genau, es ist ein Hobby, eigentlich eine Jahre lebenslange Reise mehr oder weniger, um sich zu steigern. Es ist nicht wie das Hobby Briefmarken sammeln, einkaufen, abheften, weglegen, sondern man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Wirklich intensiv. Man muss Träumen einen gewissen Raum auch in seinem Alltag geben, möglichst viele Gespräche darüber auch suchen. Damit das halt ins Unterbewusstsein geht. Euer Kopf muss sich damit beschäftigen. So. Wenn ihr bisher Träumen keinerlei Bedeutung beigemessen habt, dann ist das schon recht schwer, in so einen Klartraum zu kommen. Da könnt ihr euch Hypnosen und Nahrungsergänzungen reinziehen, wie ihr möchtet, Klartraumbrillen aufsetzen, Gadgets, euch auch meditativ in irgendeine andere Sphäre versetzen lassen, wie Marco Hümer jetzt sagen würde. Das wird alles nicht funktionieren. Ja, da haben Also wir also mit so wunderbar den Übergang zu unserem letzten Punkt hier gebaut. Was nämlich genau an diese ultimativen Techniken anknüpft, was alle paar Jahre mal wieder aufpoppt, ist dann auf Kickstarter irgendwie so ein neues Klartraum-Gadget. Ne? Da gibt es dann wieder irgendeinen tollen Trailer und so eine neue Brille, ja. durch die man dann klarträumen kann. Das wird dann finanziert und dann hört man da nie wieder was davon. Oder Genau. nur sehr wenig wieder davon. Und das funktioniert meistens darüber, dass diese Brillen erkennen, wenn man im REM-Schlaf ist, und einem dann über so blinkende Lichter einem Signale geben sollen, die einem dann signalisieren, dass man gerade träumt. Also es gibt auch, ich glaube auch im Buch von Stephen LaBerge Berichte von Leuten. Ich denke, der hat auch sowas in die Richtung irgendwie entwickelt. Und ich glaube, dass ich das daher habe, dass da gibt es Berichte von Leuten, die dann eben berichten, wie dieses Blinken dieser Brille irgendwo im Traum auftaucht, dass dann irgendwelche Ampeln sehr hell blinken oder der Himmel anfängt hell zu blinken. Genau, Und genau. genau da haben wir aber das Problem, dass wenn ich nicht eine solide Basis habe, wenn ich nicht dieses grundkritische Bewusstsein mir schon aufgebaut habe, dann bringt mir dieses Blinken nichts. Also so, das ist dann Genau. genauso wie all die anderen unsinnigen Dinge, die im Traum ständig passieren, auch einfach nur ein weiteres unsinniges Ding, das man einfach nur so hinnimmt. Wenn ich nicht dieses grundkritische Bewusstsein habe, diese Option in meinem Kopf mir offen halte, das könnte ein Traum sein. Wenn ich da niemals drauf kommen würde, dann werde ich auch durch die hellst blinkende Ampel niemals die Idee haben, niemals erkennen, dass ich träume. Genau, ich müsste also anfangen, damit sowas funktionieren kann im Wachleben, mir anzutrainieren, zum Beispiel diese Brille oder irgendwas anderes um den Kopf zu schnallen, damit durch die Gegend laufen und sobald dieses Ding anfängt rot zu blinken, zusammenschrecken, oh, Moment. Und dann assoziiere ich das, jetzt träume ich. Jedes Mal, wenn ich dieses rote blinkende Licht sehe, jetzt träume ich, dass sie eine Gewohnheit bildet, über Wochen oder manchmal sogar über Monate, damit ich dann überhaupt, und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, wenn ich im Auto sitze und da springt eine Ampel von, was weiß ich, gelb auf rot um, oh, dann wird es auch, wenn dann dieser Gedanke kommt, oh, jetzt müsste ich ans Träumen denken, dann wisst ihr eigentlich, dass euer Unterbewusstsein den Schritt gemacht hat, weil so funktioniert es bei mir auch und es hat lange gedauert, sich dieses kritische Bewusstsein. Letztendlich liefern einem diese Gadgets, also zumindest in der Form, wie wir das jetzt hier beschrieben haben, einfach nur ein recht zuverlässiges Traumzeichen, aber nicht mehr. Und Ja, aber das ist dasselbe. wenn ich nicht die Fähigkeiten habe, um damit was anzufangen, dann verbrenne ich mit so einer Brille einfach nur mein Geld. Weil diese Brille alleine, die bringt mir nichts. Genau, absolut, absolut. Zumal diese Brillen nicht hundertprozentig funktionieren. Sie sind nicht in der Lage, genau zu sagen, wann du in einer REM-Phase bist. Sie gehen davon aus, dass eine REM-Phase innerhalb von 90 Minuten, circa 90 Minuten nach dem ersten Einschlafen beginnt. So, sie sind aber nicht in der Lage, genau, du hast keine Detektoren dran, die deinen Puls, deine Atmung und sowas Ich glaube, genau. da gibt es unterschiedliche Modelle, glaube ich. Ja, aber ich Also wüsste es, nichts, also ich nicht kann, wirklich ich nichts, meine mich was zu erinnern, anstand. dass die letzte, die ihre Kickstarter-Kampagne gestartet hat, damals vor Mal Klartraum 2 Jahren oder reaktivieren. so, dass die damit geworben haben, das irgendwie messen zu wollen. Aber das ist jetzt auch nur so eine Erinnerung in meinem Hinterkopf. Dreamlight, Lichtsignal, Infrarotbrille, nicht mehr erhältlich. Von 2020, ist vom Markt genommen worden, okay. Ich weiß Alles nicht mehr, klar. wie die damals hieß, aber die heißen ja immer alle sehr ähnlich. Okay, ja, da haben die, ist wohl ein Traum geplatzt bei den Leuten. Ja, das ist halt nicht so einfach. Es ist halt nicht so einfach. Ja, also wenn das so einfach ja auch wäre, darf man nicht vergessen, wie viel Psychologie damit hintersteckt und sowas. Und ansonsten, wenn das so wäre, kannst du dir doch auch einfach einen kleinen Alarm, ne, holst dir so eine Stirnlampe, tust dir ein rotes Blinky mit Klebestreifen. Das funktioniert ja genau und kannst dann auch ungefähr abschätzen über ein Weckersignal alle 90 Minuten mit dem Blinken, kurzer Ja. ansteigender Ton, kann man sich auch selber machen, so eine Remi-Brille im Endeffekt, weil Ja, mehr ist es absolut. nicht. Also, ne, also es gibt ja auch so Smart Home Glühbirnen zum Beispiel. Also da kann man sich so eine ganze Beleuchtung in sämtlichen Farben bauen und die dann ansteuern nach einer gewissen Zeit. Beziehungsweise es gibt ja auch hier diese lustigen Smartwatches, die einem ja auch die Schlafphasen ausspucken, wie genau diese Messung ist, sei mal dahingestellt, aber die behaupten zumindest, das auf irgendeine Weise zu messen. Ich weiß nicht, wie zuverlässig. Habe ich 4 Monate getestet tatsächlich an meiner Smartwatch. Und also was ich da an REM-Phasen hatte, ist der absolute Hammer. Ich habe immer gedacht, ich habe eine gute Traumerinnerung schon. Und habe mich dann nur an 3 Träume in der Nacht erinnert und hatte aber 9 REM-Phasen bei mir auf der Smartwatch drauf. Aber in einem komischen Abschnitt habe ich mir auch gedacht, wie wollen die das denn machen? Ja, man Wie bewegt soll sich denn ja das nicht funktionieren? in der REM-Phase. Also das wäre das, wovon man da aus, das wäre das der Marker, den man dafür nutzen kann. Man weiß ungefähr, wann diese Phasen stattfinden und man weiß, die Person kann sich in dieser Zeit nicht bewegen. Und Aber das so wäre. stelle ich mir das vor, dass man sich ausgehend von diesen Punkten ungefähr zusammenstöpselt, wann die Person REM-Phasen hat. Aber das ist natürlich beziehungsweise heißt natürlich, also wahrscheinlich keine sehr genaue Messung. Ja. Ja. Absolut ungenau, würde ich eher sagen. Naja, und das ist ja auch nur eine Annahme. Also, wir sind individuell und es wird jetzt nicht alle konkret 90 Minuten bei jedem, wie der Uhrzeiger tickt und sowas sein, dass wir eine REM-Phase haben. Kommt drauf Nee, nee, an, das ob nicht, wir. aber nur so als ungefähren Richtwert. Ja. Weil, ich meine, wenn die Person sich jetzt hinlegt und dann sich 2 Minuten nicht bewegt, gleich nachdem sie sich hingelegt hat, kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich keine REM-Phase ist. Ja. Obwohl ich das ganz häufig habe, dass ich tatsächlich mich hinlege, SSILD mache, vor allen Dingen nachmittags und direkt in eine Traumphase einsteige. Wird dann aber auch schon nach 30 bis 35 Minuten wieder wach. Sind also nicht mal annähernd 90 Minuten um. Also gelten diese Zyklen für nachmittags jetzt nicht so grundsätzlich. Ja, ich glaube, das ist eher vergleichbar wie mit so einem WBTB dann, ne? Also wenn man schon so gewisse Grundregeneration irgendwie durchgemacht hat, dass man dann eh gleich in diese REM-Phase da kommt. Ich wusste da mal mehr drüber, aber das ist leider nicht mehr in meinem Gedächtnis vorhanden. Ja, ich habe schon nach normalen wissenschaftlichen Erklärungen genau danach gesucht, aber ich habe bisher noch nichts Befriedigendes im Netz darüber gefunden. Und so Erklärungen viele, aber viele, die dann auch eigentlich nicht wissenschaftlich erklärt sind oder die auf keinem wissenschaftlichen Wissen basieren. Und ich glaube eher so an die wissenschaftliche Seite und so. Ja, es Ich muss. vor allem in der Klartraum-Szene sehr wichtig, dass man da den Boden unter den Füßen behält und sich nicht, dass Ja. man sich nicht an nicht alles glaubt, was irgendwo erzählt wird, weil es wird sehr viel erzählt. Das ist so. Es gibt sehr viele Leute, die irgendwie mal was ausprobiert haben und dann zufällig irgendwas passiert und dann denken die, oh, ich habe ein neues Klartraumgesetz oder eine neue Technik erfunden. Ja. Ja, es kommt leider sehr Also häufig das vor. ist, glaube ich, wir sind hier schon sehr fortgeschritten in der Zeit, aber ich glaube, das ist so die Take-Home-Message, die man mitgeben kann. Dass man sich immer die Frage stellt, wenn man irgendwo was hört, das kritisch zu hinterfragen und sich immer die Frage zu stellen, ergibt das überhaupt Sinn? Warum sollte das so sein? Wie ist das denn, wenn ich das in einem normalen Trübtraum tue? Und ich denke, dass man, wenn man sich diese Fragen stellt, dann bei den allermeisten Dingen schon zu dem Schluss kommt, dass das ziemlicher Unsinn ist. Ja, absolut, absolut. Also wenn ihr Lust habt, irgendwie mehr übers Klarträumen zu erfahren, einfach kommentieren hier drunter, kann man bestimmt dann noch mal aufgreifen. Also ich bin tatsächlich auf YouTube in der Größe, wo ich auch alle diese Kommentare lesen kann und ich freue mich auch über jeden, der hier kommentiert. Ja, ich habe mich auch gefreut, als ich dann nach 2,5 Jahren von ihm endlich eine Antwort bekommen habe Ja, auf meinen manchmal Grund. dauert es ein bisschen länger, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis ich antworte. Weil Zu geil. ich benutze diesen Account nicht für meine normalen YouTube-Aktivitäten. Dafür habe ich noch einen viel älteren Account, auf dem ich damals meine räudigen Minecraft-Let's Plays gemacht habe, die aus irgendeinem Grund keiner sehen wollte. Herrje, herrje, herrje. Da warst du so eine markante Stimme, dich würde man überall wiedererkennen. Also, die Ja, herrje. sind zum Glück alle nicht mehr im Internet zu finden, diese Minecraft-Videos von mir. Also, es war qualitativ sehr, sehr fragwürdige Produktion. Also, Okay. das war schlimmer als die ersten Videos auf diesem Kanal hier. Wann hattest du denn eigentlich deinen letzten Klartraum? Das ist wahrscheinlich so letzten Monat irgendwann gewesen. Okay. Wobei, ich hatte vor ein paar Tagen, als ich diesen Kanal ja wieder reaktiviert habe, hatte ich so einen recht trüben Klartraum. Ich kann mich Schön. auch nur noch sehr schlecht daran erinnern, aber allein durch diese Beschäftigung wieder mit diesem Thema, was ich ja jetzt sehr lange nicht getan habe und auch keine Techniken ausgeführt habe. Und ja, da hatte ich jetzt vielleicht so alle 1, 2 Monate mal einen Klartraum, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe. Aber ich merke, dass allein dadurch, dass ich mich mit diesem Thema jetzt wieder beschäftige und allein hier wieder Blödsinn auf diesem Kanal veröffentliche, allein dadurch merke ich, dass dieses Thema wieder an Fahrt In dein aufnimmt. Ja, Unterbewusstsein kommt. das. Ja, super. Ich hatte tatsächlich heute Nacht meinen letzten Klartraum. Aber auch nicht sehr lange, muss auch nur gefühlt sagen, 5, 6 Minuten. Und dann habe ich mich doch wieder so verfangen in der Handlung, dass ich trüb geworden bin. Aber trotzdem schön. Und ich habe tatsächlich auch, wo wir das erste Video gemacht haben, die Nacht darauf hatte ich auch von unserer Videoaufnahme geträumt. Die ist aber mal total in die Hose gegangen. Aber irgendwie habe ich es in der ganzen Zeit nicht gerafft, obwohl es ums Klarträumen geht, einen Reality-Check zu machen. Also sieht man mal, das hat man auch nach Jahren noch, dass man einfach Bretter vorm Kopf hat dann. Ja, es ist nicht leicht. Es ist eben nicht leicht, ne? Nee. Und Nein. Und es man gibt auch muss, keine Abkürzung dahin. es gibt keine Abkürzungen, es geht wirklich, man muss sich diese, auch im Alltag, diese Option, das könnte gerade ein Traum sein. Das muss einfach so eine normale Option sein, die einem in den Kopf kommt, wenn Dinge passieren. Weil wenn ich mich im Alltag niemals diese Option in meinem Kopf habe, niemals auf diesen Gedanken komme, ich könnte gerade träumen, dann werde ich das auch im Traum niemals tun. Ganz Und genau, ganz dass genau. das zur Gewohnheit wird, sich diese Frage zu stellen, das dauert eine Zeit und das geht nicht in 10 Minuten, das geht nicht in einer Nacht. Nein, nein. Und ja, Das wir haben muss jetzt hier fast regelmäßig 2 Stunden. durch. Vielleicht teile ich das in 2 Hälften, ich weiß es noch nicht. Ja, teil, wie du möchtest. Das muss ich mir dann noch mal anhören, ob sich das irgendwie gut aufteilen lässt. Ja, dann würde ich. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Wenn nicht, ist auch Zweifelt nicht immer schlimm. an dem, zweifelt immer an dem, was ihr seht oder hört, hinterfragt es, nehmt niemals etwas als gegeben hin, schon gar nicht im Thema Klarträumen. Es gibt keine festen Regeln oder Gesetze beim Klarträumen. Es gibt keine Wesenheiten beim Klarträumen, die euch für irgendwas zur Rechenschaft ziehen könnte. Findet euren Weg. Es ist eigentlich simpel erklärt, die Techniken und so, aber man braucht halt viel Zeit dafür. Und lasst euch von niemandem da irgendwie reinreden und einen Floh ins Ohr setzen. Seid ihr selbst und genießt das einfach so. Ihr seid der Herr eurer Träume. Finde Ich das. wünsche euch. Jetzt habe ich dich Ja. da mitten in deinem Schlusswort unterbrochen. Das hat das alles kaputt Ich wünsche euch gemacht. viel. Ja, du hast alles kaputt gemacht. Du machst ja andauernd alles kaputt. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß und vielleicht sehen wir uns in irgendeinem Forum oder in den Kommentaren hier unter dem Video oder so. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut einfach locker raus damit. Wie gesagt, bei mir ist das alles kostenlos. Bei mir, ne? Ich werde vielleicht auch in nächster Zeit einen Klartraumkurs für Anfänger aufnehmen, ABC, mit wöchentlichen Uploads, mit genauester Anleitung für Anfänger und alles kostenlos bei mir, ne? Nicht einen Cent. Braucht ihr nichts für bezahlen. Kostet euch nur ein Danke am Ende, wenn es geklappt hat. Bis dahin, ich bin raus. Ciao. Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Das wäre sehr schade gewesen, wenn das jemand unterbrochen hätte. Ja, also ich finde, damit ist alles gesagt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nochmal schreibt das in die Kommentare. Das wird in irgendeiner zeitlichen Frist irgendwann beantwortet werden. Aber ich werde versuchen, das auch sehr schnell zu tun. Also nicht, und dafür nicht 2 Jahre zu brauchen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich in etwas früherer Zeit wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin immer schön das Gemüse aufessen, immer schön die Zähne putzen und immer schön Bitte und Danke sagen. Und tschüss. Ciao.